You must die. I alone am best. So, da sind wir das 11. Mal zusammen. Diesmal dabei Thilo. Guten Tag. Die Caro. Hallo. Und ja, meinerseits. Und ja, irgendwo zwischen Küche und Putzschrank ist die Lisa aus Berlin noch dabei. Ja, schauen wir einfach mal. Die ist, glaube ich, im Moment noch Nudeln am Kochen. Deswegen hört man auch regelmäßig im Hintergrund das Geklapper von ihr. Aber die wollte eigentlich auch noch dazu kommen. Polyfunk hat es mal wieder nicht geschafft, aber ja, da haben wir uns ja schon dran gewöhnt. Wo ist der denn diesmal verschollen? Ich habe keine Ahnung. Er hat gestern einfach nur noch geschrieben, bin nicht da, whatever, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo verschollen. Vielleicht ist er auch einfach an seinen selbstgezüchteten Pilzen verreckt. Wir wissen es noch nicht. Ja, wir werden es aber irgendwann bestimmt erfahren. Ja, mit Sicherheit. So, was haben wir denn diesmal auf der Agenda? Wir haben eine lange Themenliste. Eine sehr, sehr lange Themenliste. Ja, zum Glück müssen wir die heute nicht alle komplett abarbeiten. Nee, das war auch eher so als Sammelsurium gedacht. Wir haben jetzt also eine Sammelliste. Genau. Ja, Intro. Wir brauchen ein festes Intro. Wollte Costella uns nicht mal ein Intro basteln? Ja, die wollte uns eins basteln. Ist aber bisher noch nichts draus geworden. Die muss ich, glaube ich, nochmal anschreiben. Deswegen. Musst du mal auf die Finger klopfen hier. Ja. Kann ja nicht sein, dass das, wenn sie das schon freiwillig anbietet, dass das dann so lange dauert. Genau. Was soll denn sowas? Ja, haben wir den ersten Punkt auch schon wieder abgehakt. Grandios sind wir. Wahnsinn. So. Zweiter Punkt, es ist wieder Blogger-Treffen dieses Jahr. Wo sich irgendwelche komischen Kellerkinder treffen und fröhlich der Biereslust und der Kommunikation und Austausch freuen. Ja, die Mütter freuen sich, da können sie alle mal das Bett neu beziehen. Das Bett? Die sind im Keller. Auch im Keller darf jemand ein Bett haben. Wenn du das meinst, die meisten haben, glaube ich, gar kein Bett, sondern haben nur irgendeinen abgeranzten Bürostuhl oder so. Oh, kennst du diese South Park-Folge mit dem einen, mit diesem richtig dicken, fetten Kind, das den ganzen Tag nur vorm PC sitzt und die Mutter da mit dem Schälchen dahinter sitzt? Ja, das ist die WoW-Folge. Make War, not Lovecraft, oder wie heißt das nochmal? Irgend sowas. Make Love, not Warcraft, genau, ja, großartig. Ja, der hat bestimmt auch kein Bett. Ich gucke ja ehrlich gesagt nicht sonderlich viel South Park, aber die Folge ist ein Klassiker. Das ist eine der Klassiker-Folgen, genauso wie die mit dem Internet oder ähnlichen. Ja, ja. Oder The Human Sent iPad. Oh ja. Wie? Du hast noch nie die AGBs von Apple nicht gelesen? Ah, grandios. Hallo, wir sind hier, um sie abzuholen. Wieso? Haben Sie etwa die AGBs von Apple nicht gelesen, die Sie gestern absegneten? Ich bin tatsächlich so ein Mensch, der AGB liest. Also liest zumindest grob. Was machst du dann halt an dem einen Tag, der dir im Jahr übrig bleibt? Nee, ich scroll zumindest tatsächlich immer grob drüber und gucke mir jeden Oberpunkt mal kurz an und scroll kurz drüber, damit ich es zumindest mal grob gehört habe. Okay, die Oberpunkte sind normalerweise so ziemlich in jeder AGB die gleichen. Das mache ich auch. Ja, aber ich lese trotzdem immer das mal kurz etwas rein. Etwas fiese ist halt, was da so unter diesen Oberpunkten steht. Ja, aber ich lese halt immer mal kurz drüber, über die Sachen, damit ich zumindest grob weiß, was drin steht. Also ich lese jetzt nicht nur die Überschriften, sondern auch Text. Wenn da jetzt zum Beispiel ein neues iTunes kommt, ne? Und dann haben wir da so 10 Seiten AGB. Ey, ganz ehrlich. Also nicht jedes Mal, aber wenn ich mich irgendwo neu anmelde, dann ja. Nee. Was eigentlich ein ganz guter Weg ist, zum Beispiel, wir haben ja einen aktuellen Fall, so, ne? Dropbox wird jetzt seine AGBs ändern in naher Zukunft. Oder haben sie? Nee, aber du hast auf jeden Fall noch 30 Tage zum Opt-out. Weil das Ding ist nämlich, dass sie sich in diesen AGBs verbieten, dass du sie verklagst. Also es wird dann über einen Vergleich geregelt werden. Also, ne? Ja, das habe ich gesehen. Damit wollen sie irgendwie in Richtung Businesskunden halt auch. Naja, sie gehen damit halt so einen kleinen Trend nach, weil das gerade sehr viele Anbieter machen, um halt zu verhindern, dass sie irgendwie andauernd von irgendwelchen Deppen verklagt werden. Das ist halt so ein bisschen USA-Sache. Das ist halt auch ein bisschen scheiße auf eine gewisse Art. Aber gut, weil's, also, ne, worauf ich eigentlich raus wollte, es gibt gute Internetseiten, Webseiten, ne, die sich dann wirklich auch hinsetzen, diese AGBs sehr eng durcharbeiten und dann halt eine vernünftige Zusammenfassung rausstellen. Ne, und wenn du das dann aus 10 verschiedenen Quellen dir da mal anguckst, denke ich, hast du ein ganz verlässliches Bild, was dann wirklich in diesen AGBs so drin steht. Wie du die deutschen Regierungsseiten, die auch auf einfache Sprache anzeigen. Das hat jetzt mit einfacher Sprache nicht unbedingt was zu tun, aber ich habe halt echt keinen Bock, mir 10 Seiten AGBs durchzulesen. Ja, aber ehe du dir 10 verschiedene Quellen mit Zusammenfassung durchliest, kannst du ja auch die 10 Seiten durchlesen. Ja, aber das Witzige ist halt, dass die Änderungen in den AGBs halt meistens in 4-5 Sätzen zusammengefasst sind. Und wenn ich dann 10 mal 4-5 Sätze lese, bin ich trotzdem von der Menge her noch weit unter diesen 10 Seiten. Die ja teilweise auch noch sehr klein gedruckt sind. Also ich habe keinen Bock, da 10 Seiten AGBs durchzuarbeiten. Was soll denn der Quatsch? Bin ich dämlich? Ich habe ein Leben. Du sollst diesen... Gib mir nachher mal einen Link, damit wir den auch noch in den Shownotes packen können. So, ja. Back to the topic. Bloggertreffen 2014 in Köln. Ach, stimmt. Da waren wir eigentlich. Hip, hip, hurra. Ich nehme nachher endlich mal mein T-Shirt vom Bloggertreffen 2013 mit. Oh, das mit, muss stimmt. Das muss ich erstmal suchen. Das liegt irgendwo. Aber es ist da. Es ist da. Ich hatte es auch mal gewaschen, aber zwischenzeitlich liegt es, glaube ich, seit einem Jahr einfach irgendwo draußen rum. Hast du es gewaschen? Ja, natürlich. Ich habe es gewaschen und wollte es dir mitbringen. Hatte das jemand an? Ja, nein, aber es war ja neu und dann muss es ja gewaschen werden. Es ist lieb. Danke. Aber wahrscheinlich ist jetzt Staub drauf. Weil ich glaube, es ist nicht im Schrank, sondern auf der Kommode. Oder so. Schauen wir einfach nachher mal. Okay. Ja, was erwarten wir uns dieses Mal? Geht jetzt wieder in die alte Location. Ja, zurück zum Jugendpark. Was mir persönlich sehr, sehr entgegenkommt, weil es halt einfach zentraler ist und nicht am Arsch der Welt irgendwo, wo man sich dann auf dem Hinweg schon dreimal verfährt. Ja, aber ich meine, letztlich hat uns bisher jedes Jahr der Andi mitgenommen. Und eben, seit wann bist du da selber hingefahren? Dementsprechend kann es uns ja relativ egal immer noch sein. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon in der Fahrschule? Anderes Thema. Okay. Ja, ja, ich bin mal gespannt, was die Jungs und Mädels dieses Jahr wieder aufziehen. Wird wahrscheinlich wieder gegrillt, getrunken, gegessen. Das ist ja schon angekündigt. Auch wieder so die spannenden Fashion-Blogger-Gothic-Mädchen kommen. Ja, habe ich schon gesehen auf Twitter, die haben sich angekündigt. Die sind alle am Start. Ja. Apropos Fashion-Bloggerinnen. Ich habe eine von denen von vor 2 Jahren. Ich mein, also vor 2 Jahren waren wir im Jugendpark. Da war so eine dabei, so eine größere, lange. Ich glaube, da hatte sie gerade mit türkisen Haare oder türkise Haare. Du redest von der Mascha. Danke. Die ist gestern, oder war es gestern? Gestern? Das war gestern im Heute-Magazin. Nee, nicht im Heute-Magazin. Die ist im Sat.1 Frühstücksfernsehen, ist die rumgehüpft. Irgend sowas Furchtbares. Ey, da wachst du auf, ne, machst mal den Fernseher an, schaltest durch und dann plötzlich hüpft die dir vor der Linse da. Ey, naja. Ich habe mir gestern den Bericht noch in der Mediathek angeguckt. Was zur Hölle hat die da gemacht? Das waren irgendwie noch 5 Minuten übrig. Es ging im Endeffekt darum, dass irgendwie so ein Redakteur so einen Dienst, einen Online-Dienst getestet hat, wo du deine Vorlieben eingibst und. Lass mich raten. Outfittery? Ja, kann sein. Total hippes Startup in Berlin übrigens. Da kann uns die Lisa bestimmt was zu sagen gleich. Was? Hä? Da war doch was. Man hört was. Habt ihr da was gehört? Fräulein, auch da. Ich hör mich nur kauen. Ich kann, ansonsten kriege ich gerade nichts mehr. Das ist natürlich total sinnvoll. Dann beenden Sie einfach Ihre Nahrungsaufnahme und melden sich dann später nochmal. Alles klar. Gut. Berlin wie immer leicht chaotisch. Ich lach mal kurz. Und ja. Ja. Man kennt es halt nicht anders. Auf jeden Fall Fashion-Blogger im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Ja, Outfittery, da hatte ich mich vor kurzem auch mal beworben. Und hast dann festgestellt, dass ein Outfit... Ich habe innerhalb von einem Tag eine Absage gekriegt, wahrscheinlich von so mein Outfit nicht so toll. Die wollten dich nicht bedienen? Nein. Oh Gott, musst du scheiße aussehen. Ich habe mich dazu zum Arbeiten beworben, ich weiß nicht, ich find die Idee ein bisschen strange, Leuten zu sagen, was ich gerne hätte, und die schicken mir dann irgendwelche Outfits zu. Da gibt es aber jetzt so einige, die nach und nach kommen. Ich bin jetzt auch mit so einer in Kontakt. Es gibt ein paar mehrere, glaube ich. Also Outfittery ist so, das war, glaube ich, der erste oder ist halt so der Vorreiter so ein bisschen, der Pionier quasi auf dem Markt. Da gibt es jetzt aber auf jeden Fall ein paar Nachzügler. Ja, kennst du da ein paar? Ja, ich bin da mit einer in Kontakt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie dieses Ding heißt. Ich gucke gerade meinen Nachrichtenverlauf durch. Caro, unsere Fashion-Bloggerin. Auf jeden Fall startet das Ding irgendwie im März. Und dann geht es dann wohl darum, dass man ein Abo abschließt und im Monat so einen gewissen Betrag bezahlt. Und dann jeden Monat irgendwie Klamotten oder Schmuck und keine Ahnung was nach Hause geschickt kriegt. Und das kann man dann so lange behalten, wie man will. Und sobald man es zurückschickt, kriegt man dann wieder neue Sachen. Und wenn du die Sachen ganz behalten, also du kannst sie auch anziehen und damit feiern gehen und machen, was du willst. Also so gesehen Flatrate shoppen. Ja, richtig. Und du kannst halt, aber du bezahlst halt nur so einen kleinen Betrag. Das ist halt alles noch nicht ganz online. Und du kriegst halt die Sachen zugeschickt, darfst sie testen, darfst sie so lange behalten, wie du willst. Wenn du sie doch nicht mehr haben willst, schickst du sie einfach zurück und kriegst neue Sachen. Und wenn du sie ganz behalten willst, kannst du sie dann auch abkaufen. Hört sich nach einem klasse Geschäftsmodell für ein Inkasso-Unternehmen an. Ich guck gerade mal, wie das hieß. Hört sich vor allem auch so an, als würden die früher oder später auch auf die Barrikaden gehen wie Zalando, weil die andauernd irgendwas zurückgeschickt bekommen. Ja, gut, mich stört es als Logistiker ja nicht, weil... Ja, du bezahlst ja trotzdem eine Flatrate monatlich. Du verdienst damit ja noch. Ja, wobei, das ist ja eher Cap-Dienst. Ich glaube, Blogger-Treffen haben wir abgeschlossen, können wir noch nicht so viel sagen. Wird lustig, wird im Jugendpark sein, kauft euch eine Karte, wenn ihr kommen wollt. Es gibt aber nur begrenzte Anzahl, also los. Genau. Fairer Preis und ihr kriegt dafür umsonst Essen und Trinken. Ist auf jeden Fall cool. Außerdem könnt ihr uns treffen, wir geben auch gerne Autogramme und so. Könnt jede Menge andere Leute treffen und ich bin mir am Überlegen, es wird bestimmt auch nicht regnen dieses Jahr. Ich bin noch am Überlegen, ob man eventuell irgendwie einen Livecast von da aus machen könnte. Nee, das ist so anstrengend. Aber schauen wir einfach mal. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wie das Ding heißt. Wir hätten auf jeden Fall WLAN, also von daher. Ja, aber ne, wie gesagt, kommt vorbei. Bloggertreffen 2014. Genau. Kurzer Einwurf, das, wovon ich gerade gesprochen habe, war onbell.de. Okay. Also es gibt es noch nicht, es wird wohl im März starten, ich teste das dann mal und dann werde ich auch mal drüber schreiben. Ja, noch mehr Pakete. Vielleicht auch ein bisschen drüber reden. Vielleicht auch ein bisschen drüber reden. Gut, also haben wir die Fashion-Ecke auch schon wieder fertig. Großartig. Wir gehen ja hier durch. Ja, das ist super Tempo. Das hier wollten wir eigentlich sperren. Scheiß Doku hier. Creepy DMs in Social Networks ist, glaube ich, Caro Steckenpferd. Da wüsste ich jetzt mal gerne, auf was ihr da so anspielt. Also da spielen wir hauptsächlich auf eine Nachricht an, die ich jetzt vor kurzem bekommen habe. Also, wir haben mal drüber gesprochen, ich habe da mit meiner Azubine ein bisschen drüber diskutiert, dass so ziemlich jedes Mädel, das wird Lisa, denke ich, mal auch bestätigen können, früher oder später mal immer auf Facebook irgendwelche Nachrichten kriegt, à la, oh, nettes Foto, tolles Lächeln, keine Ahnung was. Die kriegt man. Habe ich noch nie gekriegt. Echt nicht? Nee. Hast du ein Foto? Ich habe auch kein nettes Lächeln, das ist halt so das Ding. Hast du ein Foto, wo dein Kopf drauf ist? Nee, hat sie nicht. Ja gut, dann aber auf jeden Fall. Natürlich habe ich ein Foto, wo mein Kopf drauf ist. Ja, als Profilbild. Ach so, nee, habe ich nicht. Na siehst du. So, nee, da habe ich auf jeden Fall mit meiner Azubine letztens drüber diskutiert, dass wir immer mal wieder so DMs kriegen und die Haupt-DM, um die es eigentlich ging, weswegen wir das aufgenommen haben, ist, dass mich einer aus Köln angeschrieben hat, ob ich nicht Lust hätte, seine Domina zu werden und ihn anzulernen. What? Weil ich wohl auch so danach aussehe, laut meinem Profilfoto. Also ich glaube, ich kenne wenig Leute, die weniger nach Domina aussehen als ich. Das kommt wegen den roten Haaren. Mhm. Die sind so dominant. Aber es war echt richtig seltsam, die Sina. Es war eine riesenlange Nachricht, dass er ja nicht weiß, wie er da in die Branche reinkommen soll und schon mal ein paar irgendwie angeschrieben hat und... Alter Schwede, meine Güte. Das war auf jeden Fall echt seltsam. Ich habe dann auch tatsächlich ein bisschen... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sag ich dann. Ja. Ja, ich hatte vorgeschlagen, dass Caro, da gab es irgendwann mal so einen lustigen Weißartikel über einen Typen, der sich als Frau online ausgegeben hat, der dann sich über Geld hat dominieren lassen. Ich habe mal irgendwann auch bei Weiß, da haben sie so eine Tante losgeschickt, die auch irgendwie von so einem Typen mal angeschrieben wurde, dass er sie gerne als Domina hätte. Und dann ist die da halt mal für die Weiß-Doku dann hingefahren und hat sich tatsächlich auch mit dem getroffen. Okay. Nee, der Typ hat sich irgendwie über Geld dominieren lassen. Und es ging halt darum, dass andere Leute halt irgendwie ihren Fetisch hatten, dass sie Geld dem geben und dadurch halt in eine Abhängigkeit zu ihrem Dominator oder Leute, wenn ihr mir auch gerne Geld geben möchtet und euch dadurch irgendwie besser fühlt, bitteschön. Ich schließe mich dieser Meinung an von Tito. Also wer zu viel Kohle hat, kann sich auch gerne bei mir melden. Ne? Ja, verstehe ich das gerade richtig, dass sich also wirklich da jemand hingestellt hat und jemand Fremden oder jemand seinem Domino, wie auch immer, Dominator, ist mir für die Wurst. Ja. Dominostein. Domino, also wenn Domina, naja, Domino, ja, wie auch immer. Ja, so halt, ja. Wird so, auch. Hat ihm einfach Geld gegeben, so, damit er sich in eine Abhängigkeit begibt, ja. Und dann genau. Der Typ da hat dann nichts weiter gemacht, außer das Geld zu nehmen und das wirklich nicht zu verprassen für irgendwelche schönen Lederschuhe. Genau, er hat sich dann von dem Geld, hat er sich dann Nutten gekauft. Geil. Ich habe da auch mal so eine Reportage drüber gesehen, über so richtige Gelddominas, die da gibt es richtige Plattformen für, wo die ihre Videos hochladen, irgendwen anschreien, schenk mir das und das, kauf mir das und das. Und dann haben die Kontaktdaten und dann gibt es tatsächlich Leute, die denen das zuschicken und kaufen und Geld schicken. Ja, da gibt es richtige Plattformen für. Nach dem Studium, also ich meine, jetzt bin ich raus aus dem BAföG, aber für jene Studenten, bitte meldet euch an dieser Plattform an. Also was Besseres gibt es doch nicht. Ja, also da kann man definitiv hat ja auch so ein bisschen, also warum insbesondere gehe ich noch mal arbeiten? Insbesondere wenn du im Studium bist, ist das ja auch dann so eine Abart von Crowdfunding, so gesehen. Ja, du machst ja auch sonst nichts, du schreist nur. Wahnsinn. Also was es nicht alles gibt. Ja, Caro, ob du nun Tilo anschreist oder dir dein Bio auf irgendeine Plattform hochlegst und da rumschreist, du möchtest gerne eine neue Tasche haben, das ist ja gut, wie gesprochen. Das hatte ich bei Caros Domino-Anfrage auch direkt gesagt, dass ich gar kein Problem damit hätte, wenn sie irgendwie einen Sklaven hätte. Der könnte dann hier regelmäßig putzen und wir hätten mehr Zeit für was auch immer. Wäre schon nett, ne? So, Tibat Armatur, du kleiner Ficker! Ja, also grandios. Vielleicht im nächsten Leben, vielleicht im nächsten Leben. Einfach mal Domina werden. Ja. Wird dir auf jeden Fall gut stehen. Danke, danke. Ich darf gerade die Nachricht lesen, die Caro da bekommen hat. Und alter Schwede. Caro, kannst du das nicht einfach warte, so ich kann's auch vorlesen. Vortragen mit viel Betonung drin und viel Herzblut, damit wir alle was davon haben? Ich glaube, das kann Tilo besser, weil es ja nicht, aus Sicht eines Mannes geschrieben wurde. Lies mal vor. Das darf gerne der andere Tilo. Ich krieg da, oh Gott. Das ist Nee, Caro liest das vor. Das ist echt ein bisschen zu hart. Die ist auch echt relativ lang und ausformuliert. Und es sind 5 Smileys drin. Tatsächlich. Oh. Also es fängt an mit, hey, na, alles gut bei dir, Hübschen. Ich wollte dich gerne was fragen und hoffe wirklich, dass ich dich damit nicht zu, mit 4U, sehr überrumpel oder verschrecke. Also kurz zu mir ein bisschen, ich bin ziemlich devot, in Klammern unterwürfig. Und suche nun schon leider länger und leider vergeblich nach einer dominanten Spielpartnerin, die mich als ihren Sklaven erziehen würde. Ja, ich weiß, ist seltsam und viele denken, ich habe einen an der Waffel, aber ich kann mich nur nicht gut verstellen. Nun ja, ich finde dich ziemlich attraktiv und du hast auch eine etwas dominante Ausstrahlung und ich hoffe, bei dir einen richtigen Nerv getroffen zu haben. Falls nicht, nimm es mir bitte nicht böse, okay? Würde mich über eine ehrliche Antwort von dir jedenfalls sehr freuen. Ansonsten dir noch einen schönen Abend. Ja, und Tilo wollte halt, dass ich ihn trolle und mir wirklich als Haussklaven halte. Ja. Ja, so, dann kannst du ihn umnennen. Wie hieß denn der von Harry Potter? Ach so, Dobby. Dann kannst du ihn Dobby nennen und dann geht's los. Dann kann er hier Süppchen kochen. Ja, der könnte die ganzen Aufgaben übernehmen, die ich sonst hier ausführe. Essen kochen. Also du machst doch nichts, oder Tilo? Mal unter uns. Ja. Ich hab gestern... Caro, was sagst du dazu? Also ich koche nicht. Das sage ich dazu. Also ja, naja. Ich glaube, ich habe das letzte Mal echt vor Monaten gekocht. Also wenn es jetzt nicht eine Pizza in den Ofen schieben war. Aber das Kochthema ist nicht meins. Ja, muss ja auch nicht. Ja, ja, das ist ja das Gute. Das macht ja Tilo. Also meine Essensdomina habe ich. Ist das für ihn dann gegessen, wenn er sagt so, oh, ich koche und alles andere kannst du machen, Puppe? Nee, nee, die Küche putzt da auch. Die Küche darf Caro meistens gar nicht rein. Genau. Da werde ich tatsächlich immer relativ schnell rausgebeten. Das ist mein kleines Lustzentrum. Sei doch froh. Sei froh. Ach, kann ich auch ganz gut mitleben. Stell dir mal vor, du hättest so einen Bedürftigen. Da sitzt und kommst nach Hause von der Arbeit und dann sitzt dann so ein Häuschen elend schade. Der ist ja auch noch meistens vor mir zu Hause. Ich konnte nicht kochen. Ich hab so einen Hunger. Koch mir bitte was. Das ist schlimm. Ach ja, so ist das hier. Ja, gut, komm, nächstes Thema. Creepy ja. DMs, das ist ja. Twitter oder ADN? Nee. Das ist ausgelutscht. ADN ist tot. ADN kein Wert, da sind halt wirklich die Nerds der Nerds und irgendwie bin ich da eigentlich dabei. Ich follow im Endeffekt nur Tim Pritloff und all seinen Projekten, weil ja, die halt irgendwie. Toll, die gibt's ja auch nicht alle auf Twitter, ne? Ja, aber irgendwie ADN ist halt. Apropos, es gibt weniger Neues. Es gibt den Satire-Account Tim Pitlove. der extrem geil ist. Also ich habe da noch einen Tweet im Hinterkopf gerade. Meine Kinder haben mein iPhone auf iOS 7 upgedatet, enterbt. kann ich hiermit nur empfehlen. Tim Pritlove folgt ihm übrigens selber auch. Grandios. Der ist wirklich gut. Also das ist tatsächlich absolut Meta. Das ist sowas von Meta. Viel mehr Meta geht nicht. Also der ist, ja, hinterher, sage ich nur. So, nächsten zwei Punkte würde ich sagen, überspringen wir erstmal. Ja, wir müssen auch nicht jeden Punkt ansagen, dass wir den jetzt machen oder nicht machen. Okay. Red einfach mal, sagen wir es mal so. Ja, sehr coole, sehr cooles Teil, wo ich letztens drüber gestoßen bin, Selfie City. Hast du das mal angeguckt gehabt? Selfie City. Ja, ist das so schlimm, wie sich's anhört? Jein. Es ist eigentlich ein Projekt von ein paar Leuten, die haben eine Seite zusammengescriptet und ein paar über diverse APIs ziehen die aus ja, diversen Netzwerken halt mit Selfie-Tagte Bilder aus dem Netz und vergleichen damit halt nach dem Standard der Open Data, wie die Leute halt in welchen Orten ihre Selfies machen. Okay. 80% sind irgendwo auf dem Klo. Der Rest steht irgendwie vor dem Spiegel und macht ein Duckface. Ah, scheiße. Ja, und das ist tatsächlich nach Städten auch sortiert. Das heißt, ich mach das gerade so, mal. Was hier. Ist denn die Metropole der Selfies? Sag uns das doch mal. Ja, das ist. Man hat einfach nur Bangkok, Moskau, Berlin, New York und Sao Paulo zur Auswahl. Die aber halt da Hochburgen quasi. Ich glaube es nicht, aber zumindest du musst es ja auch irgendwo eingrenzen. Weil ich weiß nicht, wie viele drei Dutzend Milliarden Dinger irgendwie tagtäglich an Selfies geschossen werden. Ich glaube, das will auch keiner wissen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Projekt mit Open Data, so gesehen. Und sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Allein schon wegen den Überschneidungen halt, die es über die einzelnen Bilder gibt. Batarang. Gesehen? ein Typ aus, jetzt muss ich, weiß ich gar nicht, ich glaube. War das nicht so ein Schlachtruf aus dem Film Hook? Nein. Batarang? Stimmt. Doch, ja, aus Hook, ja, da hatten sie auch, ja, glaube ich, als Schlachtruf. Mhm. Ja. Da war was. Sowas weiß ich wieder noch, weißt du? Aber ich glaube, ja, es geht jetzt eher um den anderen Batarang. Nee, welche andere Batarang? Der Batman Batarang. Der Boomerang von Batman. Der Batarang, der aussieht wie eine Fledermaus. Du kennst den Batman Batarang. Ja. Ich wusste irgendwie nur nicht, dass der Batarang heißt. Der hat den gebaut. Jedenfalls hat ein Typ irgendwie, ich glaube aus den USA, hat sich ein Stück Holz genommen und analog zu einem Bumerang hat er sich halt ein Batarang gebaut. Und das Ding ist halt 2 Fuß groß, was schon echt mächtig ist. Ja. Und schmeißt halt damit auf irgendwo auf so einer Eisfläche mit rum. Ich glaube, ich möchte das Ding nicht irgendwie in den Kopf kriegen. Allein schon wegen der recht spitzen Kanten. Ja gut, so ein Boomerang will keiner, glaube ich. Aber da sieht schon echt ein bisschen kantig aus. Aber sieht cool aus. Schön. Geiles Ding. Video wird verlinkt. Definitiv. Also könnt ihr euch mal angucken. Was ist denn da immer los im Hintergrund? Ich weiß nicht, vielleicht hat die gerade ihren Sklaven aus der Box geholt. Nee, der muss da einen Schrank aufräumen, der steckt gerade drinnen. Im Schrank. In der Sockenschublade. Also genauso schön wie in Pulp Fiction. Hol den Gimp aus der Truhe. Ja, holen wir. Hinkebein ist auch dabei. Hinkebein ist auch dabei, genau. Ja. Ja, wer hat denn alles Flappy Bird gespielt hier? Fangen wir doch mal so an. Oh Gott. Flappy Bird ist tot, es lebe Flappy Bird. Also ich habe es mir tatsächlich noch relativ am Anfang irgendwann runtergeladen. Nein. Ich wusste, dass irgendwer... Ich habe es gespielt. Irgendeiner musste schon ein Opfer sein hier, ich wusste es. Nein, ich habe es mir runtergeladen, relativ am Anfang. Und da ging es eigentlich noch gar nicht so rum. Es war einfach nur im App Store irgendwo mit unter den ersten 100 Spielen, wo ich halt mal durchgucke. Und da habe ich es mir runtergeladen. Hab's ungefähr 5 Minuten gespielt, bin 10-mal hintereinander in der ersten Röhre gescheitert und dann habe ich es wieder deinstalliert. Und dann habe ich es halt wirklich vom Handy runtergeschmissen und dann war es die ganze Zeit runter. Und ich habe es fröhlich mitverfolgt, wie die anderen sich aufgeregt haben. Und als es dann hieß, es wird aus dem App Store genommen, habe ich gedacht, ach komm, dann lädst du es dir nochmal schnell wieder runter. Dann könntest du jetzt dein iPhone natürlich auf eBay stellen eigentlich, ne? Ja, aber ich habe mal nachgeguckt. Das haben inzwischen wirklich viele gemacht, zu absurden Preisen. Und jetzt sinken die Preise natürlich nicht. Ja, also es sind wirklich, ich habe da, als es hieß, da hat einer das für wer weiß wie viele 1.000 Euro verkauft, habe ich mal geguckt, wie viele Leute denn da jetzt noch so auf die Idee gekommen sind. Und ich habe irgendwie auf Anhieb über 100 Ergebnisse gefunden. Also ich glaube, so eine geile Geschäftsidee ist es dann doch nicht. Aber ich habe halt gedacht, ehe es runtergeschmissen wird, wer weiß, wofür es gut ist. Letztes nochmal runter, seitdem habe ich es ein paar Mal versucht und ich bin schlecht. Apropos, fällt mir ein, du hast dich doch eigentlich mit dem Gedanken rumgetragen, dein iPhone loszuwerden und dir so ein Androiden-Gerät zuzulegen. Genau, das wollte ich auch machen. Ich war auch schon wirklich ja in der Entscheidungsphase. Und du warst auch schon Ich war kurz vorm Einkaufen, bis du mir diesen Link geschickt hast. Also du hast meine Android-Träume zerstört. Mann. Nee, ich war schon fast auf dem Weg zum Saturn. Ich war eine Stunde vor der Mittagspause und habe dann diesen Link bekommen, dass das Sony Xperia Z1 Kompakt, was ich wollte, dass das wohl einen extremen Kamerafehler hat und irgendwie Wolken auf die Bilder fabriziert. Ja, also ich glaube, durch das, das Blitzlicht genau, ist nicht, das ist gut nicht isoliert. Abgetrennt von der Schale. Also wie dadurch beim weißen leuchtet die iPhone Schale. Oder genau. Ja, nur dass es halt hier nicht auf das Weiße, also es gibt es auch, glaube ich, in mehreren Farben. Ne, ja, es gibt es irgendwie in Grün und Rosa. Und es passiert halt bei jeglicher Farbe. Das heißt, du hast halt dann bei jedem Foto, das du machst, so den Farbstich. Aber nur Handys wenn dabei. Du, nee, ich habe es mal durchgelesen. Also es ist nur, wenn du im Dunkeln mit Blitz fotografierst. Und ich meine letztlich, ich fotografiere im Dunkeln ja dann doch häufiger. Na, aber ich fotografiere eigentlich nie im Dunkeln mit Blitz. Wenn ich was im Dunkeln fotografieren will, dann mache ich mir eigentlich Licht an. Ich benutze nie den Blitz. Wo ist denn draußen der Lichtschalter? Ja, aber wenn es dunkel ist, fotografiere ich auch draußen nichts. Sie hat rote Haare, Hexe. Nee, aber ich hatte mir auch schon kurz überlegt, weil ich es ja eh nicht nutze, dass ich es mir dann trotzdem kaufe. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich 500 Euro für ein Handy ausgebe, dann soll es auch funktionieren. Ich habe jetzt auch mal versucht, Sony anzutwittern. die haben mir dann auch geantwortet und meinten, ja, da wissen wir ja nichts von, dass da irgendein Problem sein sollte. Dann habe ich denen erstmal einen Link zum Forum geschickt. Ja, das war ein bisschen absurd. Ja, also die wussten auf jeden Fall nicht Bescheid, dass es da ein Problem gibt. Und ja, ich hab hast du ihnen dann erklärt, dass es da dieses Internet gibt? Genau. Und da Leute ihre Geräte testen? Und ja, so. Ich habe ihnen dann tatsächlich den Link zu dem Forum geschickt und dann kam, ja gut, dann geben wir das intern mal grad, weiter. Moment, habe ich da gerade eine Klospülung im Hintergrund gehört? Ja, ich glaube, das war Thilos Soundboard. Ja, okay. Ja. Und schon... Naja. Nee, aber ich habe sie dann auch mal über Facebook nochmal angeschrieben, weil ich wollte über Twitter eigentlich eine Info haben, wann das denn überarbeitet wird, damit ich es mir noch kaufen kann. Und dann habe ich es nochmal über Facebook versucht, schon mehrfach, und bei Facebook ignorieren sie mich einfach. Und bei Twitter haben sie ja jetzt meinen Link. Ja. Und bisher warte ich jetzt einfach, dass sie sich dann doch mal entscheiden, das Ding zu überarbeiten, um mich dann da vielleicht doch noch als Kunden zu kriegen. Weil bisher scheint sie nicht so zu interessieren, ob ich mir das Handy kaufe oder nicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass Sony seinen Arsch da ein bisschen hochkriegt. Richtig. Ansonsten, weil an sich ist das echt ein nettes Ding. Ja, das Z ohne Kompakt, das ist ja gar nicht so schlecht. Nee, das ist auch echt gut. Ja, das ist mir zu groß. Ich brauche ein Handy, wo ich mit dem Daumen quasi mit einem Daumen über die komplette Fläche komme. Genau so. Also alles, was größer ist als iPhone, ist mir eigentlich zu groß. Ja, gut. Also noch bleibt Caro Apple erhalten. Juhu. Apple-Geräte sind sowieso schöner. Nee, das, also ich weiß nicht. Ich mag es ja an sich von der Funktionalität her, aber allein der Akku geht mir tierisch auf den Nerv. Wir haben noch den Waffenrechner auf dem Programm. Programmiert von den The App Guys. Ja, den. Einer der Programmierer ist der Marco Torsic. Genau. Eigentlich ganz nettes Programm. Es hat zwar jetzt nicht wirklich irgendwie einen großartigen Mehrwert für einen selber. Ja, einen informellen Mehrwert, würde ich mal sagen. Ne? Ah, okay. Und ich habe eine E-Commerce. Ja, also wie gesagt, ich habe versucht, es mir runterzuladen aufs iPhone, was nicht ging, wo mir dann gesagt wurde, es wird nur fürs iPad zugelassen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist Thilos iPad. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, so komm, dann lasse ich es halt. Oha, ich muss kurz, ne, weil ich bekam gerade die Eilmeldung von ZDF, dass in der Ukraine tatsächlich der Präsident Janukowitsch abgesetzt werden soll. Okay. Soll, hätte, Fahrradkette. Da ist jemand aber auch immer so positiv eingestellt. Die kommt aus Berlin. Hallo, ich bin da, ich kann euch hören, Kinder. Die hat auf jeden Fall... Hört ihr uns eigentlich? Ich weiß gar nicht. Scheinbar. Ja, sonst wird es ja nicht antworten. Ach so, na dann. Ja, wo waren wir? Wir waren beim Waffenrechner. Ja, genau, ist eine kleine App. Es gibt insgesamt so ca. 11% der Mehrwertsteuereinnahmen oder der allgemeinen Steuereinnahmen gehen irgendwie an die Bundeswehr und an die Rüstungsindustrie. Und die App schlüsselt im Endeffekt mal genau auf, was wo irgendwie wie verwandt wird. Und ja, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ist mal ganz interessant zu gucken, wo so definitiv, das eine oder andere reinfließt. Und was man davon dann im Endeffekt wirklich auch finanziert, ne? Ja, definitiv. Insbesondere, wenn ich mir noch immer überlege, dass wir gerne hier auch Sponsoren für den Podcast von aus der Waffenlobby hätten. Oder? Hätten wir? Klar. Warum nicht? Hasenkorb, sponsert bei Eklon Koch. Wenn die uns dann auch Samples vorbeischicken. Oh ja. Ich will einen Morgenstern. Ihr könnt irgendwelche Schusswaffen haben, ich will meinen Morgenstern. Gibt's bestimmt auch. Walter stellt auch bis heute noch immer Messer her, von daher könnte auch ein Morgenstern drin sein. Spätestens, wenn wir dann umgezogen sind, dann haben wir einen lang genugen Garten, dann kann man auch dementsprechend dort... Hast du dir denn Schwerter an die Wand? Nee, dann würde ich mir da so ein Zombie-Notfall-Kit irgendwie an der Wand halt dranhauen. Mit der Walter P99 und sonstigen Späßen. Ja. Und das Beste, kennst du diese, wo wir gerade bei Waffen sind, kennst du diesen verrückten Russen? Der hat mit dem YouTube-Channel. Echt? Ja, es gibt da so einen speziellen Russen, der hat einen. Es gibt da mehrere. ist. Also es gibt einmal diesen Russen, der hat diesen YouTube-Channel, wo er Waffen testet in seinem Garten. Er wohnt irgendwie aus so einem vollkommen verlassenen Feld und jagt alles Mögliche in der Luft oder schießt mit irgendwelchen Gewehren. Ich glaube, den kenne ich schon mal. Also ich meine, da hätte ich schon auch, also ich hatte zumindest auch schon mal so ein Video vor mir, wo dann einer gemeint hat, ey, ich habe jetzt hier die Klassikerwaffe aus... war es nicht Call of Duty oder irgendwie sowas? Ja, und dann ist er da durch die Gegend gehüpft und hat sich auf den Boden geschmissen und hat auf irgendeine Wassermelone da geballert. Ich muss mal ein paar Videos raussuchen. Ja. Die hänge ich dann nachher auch noch in die Shownotes rein. Das ist grandios. Trinkst du gerade schon das Münchner Bier? Ja. Dann will ich es probieren. Gut, ja. Wir fangen jetzt also offiziell mit dem Biertasting an, oder wie? Ja, warum nicht? Na gut. Oh, das ist gut. Ach, im Übrigen, ich meinte nicht diese verrückten Russen. Solltest du die Videos leiser machen. Das Lied ist furchtbar. Das kann nicht schlechter sein als supergeil. Aber das Lied ist echt, nicht das Lied, das Bier. Das Bier ist toll, das ist irgendwie fruchtig. Ja, vielleicht lässt du Thilo auch mal probieren. Das ist, also nur um kurz mal zu erwähnen, was wir trinken, mal ganz abgesehen von den verrückten Russen, Crew Republic Drunken Sailor, handcrafted Beer from München. Ist ein India Pale Ale. Es riecht auf jeden Fall extrem fruchtig. Es schmeckt auch fruchtig. Und ist eine ganz kleine Brauerei. Haben wir mal einen Kasten von bestellt. Nachdem der Holgi das in der letzten... Schmeckt auch sehr fruchtig, aber irgendwie ist der Geschmack ein bisschen... Ich finde es gut. ...Sendung irgendwie erwähnt hatte. Probier nochmal. Ja, irgendwie hat das einen Nachgeschmack, der mir nicht so passt. Also, Ah, schmeckt auf jeden Fall. Also mir schmeckt es auf jeden Fall. Ne. Okay, dann gib wieder her. Wenn du es nicht trinken willst, dann trink doch deine Mate. Das riecht echt lecker, aber das schmeckt ja so, also sowas von... Wie pfui. Mate ist toll. Pfui, ihr seid alles Hipster. Ihr seid alles kleine, ekelhafte Hipster. Sagte die Tusse aus Berlin. Ey, ich bin hier geboren, dafür kann ich nichts, ne? Also ich kann ganz entspannt bleiben, Freunde der Sonne. Ein Glück, dass du kein Schwabe bist. Das stimmt. Ich habe mein irisches Bier, ich bin glücklich. So, ich schnapp mir jetzt auch mal hier irgend so ein buntes. Ich hab den Schrank. Ich hab mein wunderbares Kilkenny. Was will ich denn? 7,45 Eskalation oder Roundhouse Kick? Wir haben Samstag, oder? Roundhouse Kick, da wäre ich mal für. Ich mag gleich das Sonnenbier trinken. Ich mache jetzt hier den Roundhouse-Kick. Das andere ist auch viel zu bunt. Das ist hellblau mit rosa und gelb. Ja, du musst immer ein bisschen drauf achten. Die haben auch alle verschiedene Promillezahlen. Der Roundhouse-Kick wird wahrscheinlich ordentlich. Du hast jetzt 9,2%. Also, es könnte spannend werden. Also, wir haben hier eine Couch, falls du nicht mehr rauskommst. Ich muss heute Abend noch an den Geburtstag. Das könnte lustig werden. Jo. So, und was ist das hier? Bier X... Es gibt noch ein Bier X experimental. Vorne drauf steht immer die Prozentzahl, vorne links. Nee, ich wollte erstmal wissen, wie das speziell heißt. Ob das sind die Experimentalbiere, das sind so Kleinstabfüllungen von der Brauerei. Okay. Und ich glaube, das fällt so unter Kategorie, wir wussten selber nicht, was wir tun. Wo steht die Promillez? Vorne links. Unten normalerweise. Oh, nee, da nicht. Nee, gut. Auf dem steht vorsorglich mal gar nichts drauf. Oder es ist einfach dieses riesige, guck mal auf dem Flaschenhals, da steht ganz groß 2.0. Ich weiß nicht, ob es jetzt 2.0 Bier ist oder vielleicht sogar nur 2% hat, was seltsam wäre. Das fände ich komisch. Ja. Außerdem müsste das doch dann... Ah, nee, hier, guck mal, auf dem Flaschenhals 10,1. Ja, dann. Okay. Da ist ein Weizenglas. Ja, bleib mal beim Roundhouse King. Ja, ein schönes Bier, um eine einstellige Promillezahl, um einen Samstagnachmittag anzufangen mit 10,1 Umdrehung. Stimmt, 9,2 ist echt besser. Was hab ich hier? Ich habe immerhin noch einstellig. 6,4. Ich habe 4,2 mit meinem irischen Bier. Ach ja. Ja, in dem Sinne ne Prösterchen. Tschüss. Da ist auch noch ein Glas, oder? Wir haben auch noch andere Gläser. Ich probiere aber gleich trotzdem. Okay, dann trinke ich gleich an deiner Flasche. Nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Lecker. Das ist gut. Fruchtig und lecker. Yummy. Ist das auch fruchtig? Aber knallt ganz schön rein. Das hat aber eher so im Abgang kommt dann irgendwie nochmal so ein Schlag auf den Hinterkopf. Boah, da ist Chocolate-Malt drin. Und Karamellmalz und Röstmalz und Pilsner-Malz. Das könnte erklären, warum es mir so gut schmeckt. Da sind 4 verschiedene Malzsorten drin. Ist ja so ein geiles Süßer. Das schmeckt auch echt malzig, also richtig malzig. Das ist gut, dann ist es mein Bier. Ja, probier mal. Wenn ich wüsste, wo mein iPhone wäre. Oh, das ist gut. Ne? Ja. Oh, aber also, Nachgeschmack merkst du dann schon, ne? 9,2%, ja. Ich sag doch, da kommt nur so ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf. Denkst von denkst so, oh, süß, kannst du jetzt die Flasche wegtrinken und dann setze ab und dann kommt so ein... Aber also Crew Republic Roundhouse Kick ist auf jeden Fall so bisher hier mein Fave. Auch mal? Die ja, da? Gerne. Das erinnert mich so ein bisschen, eure Erklärung erinnert mich so ein bisschen an eine Spielrezension, die ich gestern gelesen habe. A game which steps you in the back after playing a while. Das klingt irgendwie so nach Dark Souls. Aber da wirst du, wenn wir dann meinen Geburtstag im Waldbiergarten feiern. Das ist heftig. Die haben auch irgendwie über 100 verschiedene Biersorten. Ist wenn das du den, nicht auch bald? Ja, das ist nächsten Monat, Ende nächsten Monats. Gut. Und ich hab's im Kalender. Die haben auf jeden Fall über 100 Biersorten und wenn du denen sagst, gib mir mal was richtig Schönes, dann holen die dir die letzte verstaubte Bierflasche mit, keine Ahnung, wer weiß wie viel Prozent, da kannst du genau eine von trinken. Also normal bin ich jetzt, also ich bin jetzt nicht so der Mega-Experimentierer, was Bier angeht. So hier das Tasting ist schon eine Ausnahme. Nee, jetzt sag mal, jetzt übertreibst du ein bisschen, aber so eine Ausnahme. Also ich liege normalerweise auf Brothaus. Also ich trinke ja am liebsten mein Odin, was ich da tatsächlich im Waldbiergarten entdeckt habe. Ja, Honigbier. Ja, Honigbier. Aber wirklich das einzig leckere Honigbier, was ich jemals getrunken habe. Ich habe mal andere probiert und die waren irgendwie alle blöd. Ja, ich würde gerne noch immer... Unser letztes Biertasting hat übrigens Rufe nach dem Bananenbier laut werden lassen. Das muss ich wohl manchen Leuten bei Gelegenheit mal mitbringen. Wir haben Hörer? Ja, nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass man das ja mal anhören könnte, wenn man Zeit hat, wurde es tatsächlich auch ein bisschen angehört. Ja, ich muss es auch noch hören. Ich hab dann auch im Nachhinein ein bisschen erstaunt gefragt, ob das wirklich gehört wurde, aber anscheinend. Ja, weil das Bananenbier steht nämlich nicht in der Themenliste. Deswegen. Ach, ja, es ist auf dem British Shop. Ja, ja, aber es stand. Also es musste gehört worden sein, weil es steht nicht auf der Themenliste. Dadurch. Habe ich die Person überführt, dass sie gehört hat. Das Schlimme ist. Das müssen wir öfter machen. Irgendwas, was interessant ist, einfach nicht verlinken. Dann wissen und dann wir Leute darauf ansprechen. Genau. Und dann müssen sie es hören. Ja, großartig. Oder wir versuchen einfach ein bisschen mehr Qualität. Ja, Qualität funktioniert ist ja nicht. Nee. Also, wir sind hier per Skype mit Zuschalt aus Berlin. Also, ich finde, wir haben eigentlich ziemlich viel Qualität. Auch wenn Berlin still ist, aber... Was trinkt eigentlich Berlin gerade so neben dem Podcasten? Berlin trinkt noch kalten Kaffee, weil es dem Magen noch nicht ganz so gut ist. Das ist kalter Kaffee, ja genau das Richtige dafür. Kalter Kaffee ist super. Nichts gegen kalten Kaffee auf eine Kater. Perfekt. Jedem das seine. Gibt es eigentlich dieses Muckefuck noch? Das hat Muckefuck ist, nee. Ja, doch, gibt's noch. Aber das kannst du halt nicht trinken, weil danach ist dann. Ich weiß nicht, meine Oma hat immer irgendwie sowas gemacht. Das habe ich als Kind immer getrunken. Das ist dieses Gerstenzeug, oder? Dieser nee, ich weiß nicht. Sie hat irgendwie immer mit dem... Malto irgendwas, oder? Irgendwie sowas, glaube ich, ja. Furchtbar. Nee, ich weiß nur, dass es ist halt schon das, wonach sich der Name schon auch anhört, ne? Muckefuck halt. Ja, Muckefuck könnte auch eine Sexparty in irgendeinem Techno-Club sein. Ja, Muckefuck, ja, bang, bang, bang. Also wenn demnächst irgendwer so eine Partyreihe aufmacht, wissen wir, der ist Hasenchorhörer. Definitiv. Oder einfach nur völlig oder ruhig. Krank, ja. Ja, wobei, Muckefuck, im Endeffekt gibt's das ja schon KitKat-Club. Muckefuck im KitKat-Club. Ja, das einzig nee, sogar, was sie schreibt, ist gut. Ne? Na dann. So, wollen wir mal auf einen ganz tollen Zug aufhüpfen? Hüpf. Facebook hat WhatsApp gekauft und Panik. Boah, ernsthaft, es ist so dumm. Es ist einfach, es ist so eine dumme Diskussion. Das Geilste ist ja wirklich, ich bin gestern Morgen aufgewacht und war in einer WhatsApp-Gruppe gelandet, die tatsächlich hieß, wir brauchen eine Alternative zu WhatsApp. Stimmt, auch nur, weil ihr habt auch alle eure Instagram-Konten vor, dann Alter, nachdem ihr es von Facebook gekauft. Ja, da war es doch genau die gleiche Panik. Ja. Ne? Ich meine, da muss ich ja zugeben, da habe ich ja den Scheiß auch noch mitgemacht. Dann ging das so 3-4 Tage, da hat man dann irgendwie jeden Tag einen neuen Dienst ausprobiert und hat irgendwie getwittert. Und hat halt getwittert, dass man, ja, eben tada, dann IM und dann noch irgendeinen dritten Service. Und das war dann alles so total toll und ist ja eigentlich alles genauso gut wie Instagram. Und am vierten Tag war dann irgendwie, wieder Instagram zurück. Also ich denke mir, wenn ich daran denke, was ich auf Facebook so alles hin und her schreibe, können die gerne meine WhatsApp-Nachrichten hoch und runter lesen. Ja, das Geilste. Weil alles auf Facebook ist sehr viel schlimmer, was ich da schreibe. Ich finde das Beste. Wie wieder bei dem Domina-Thema wären. Genau. Die Leute, die sich dann auf Facebook darüber beschweren, dass Facebook jetzt ihre Telefonnummer hätte und dann siehst du halt unter dem Post, ne, via Handy gepostet. Ich habe meine Telefonnummer und sowieso im Facebook drin stehen. Ja gut, ich jetzt nicht, aber ich meine, ey, jetzt mal ohne Scheiß, wenn du via Handy auf Facebook postest, dann hat Facebook eh schon deine Scheißnummer. Ja. So. Hier ein aber bisschen. Da habe ich gestern noch ein grandioses großartig. Bild irgendwie. Der Florian hatte das geteilt, das Bild irgendwie. So, ich bin jetzt zu Tramer gegangen, wo dann, du siehst halt einen so ein Männchen irgendwie alleine auf einem Stuhl sitzen. Ich bin jetzt zu Tramer gegangen und ihm gegenüber sitzen irgendwie 6 andere Männchen, die alle schreien halt's Maul. Aha. Und genau dem Zeitpunkt war es halt genau der Konsens der Diskussion. So. Das ist aber auch auf Twitter im Moment so, dass alle schreiben, dass sie dahin gegangen sind, aber ja. Irgendwer hat dann drauf kommentiert, ja, das ist jetzt das neue Google Plus. Ja, das Ding ist, ich meine, hier die Alternativen kennt ja mittlerweile wahrscheinlich jeder, Threema, Telegram und Hike im Großen und Ganzen. Zum Glück, ich bin ja echt stolz, dass in meinem Umfeld keiner auf die dumme Idee gekommen ist, Join mal zu erwähnen. Was? Ja, genau. Eben. Ich bin dafür, dass ich bin bei diesen Diensten sowieso schon länger angemeldet, einfach weil ich mir die alle mal angeschaut habe, so aus Interesse. Und also das Witzige ist halt wirklich, ich habe jetzt echt einige neue Kontakte da dazu gewonnen. Also ich gönne es den Tremer-Machern ja, dass jetzt so ein bisschen Geldregen auf die einprasselt, aber im Endeffekt Schweizer ist das total. Das ist ein Schweizer, ja. Die App kostet 1,79, ist gut. Also, ne, wenn du wirklich eine sichere Verschlüsselung haben willst, ist sie natürlich eher lächerlich. Aber ja, dauert 3 Wochen, dann schmeißen die Entwickler die ganzen Deutschen und sonstiges raus, weil die wollen wir ja eh nicht da haben in der Schweiz. Dürfen ja dann auch keine Schweizer Server nutzen. Nee, aber ja. Also es ist auf jeden Fall, ich finde die einzigen, die sich echt aufregen dürfen und davon kenne ich tatsächlich auch ein paar, die absolute Facebook-Verweigerer sind und halt WhatsApp genutzt haben als Chatmöglichkeit mit anderen. Ja, dass die sich jetzt aufregen, kann ich verstehen. Ja, aber dass WhatsApp nicht sicher war, war doch wohl auch vorher klar, dass denen die das nicht auf drum, irgendwelchen denen geht es dann eher ums Prinzip, die wollten halt, haben halt auch wirklich keinen Facebook-Account und noch nie gehabt und so. Mhm. So ja, Leute gibt es, gibt so, ich kenne sie wirklich ernsthaft. Hast du die Augenbrauen gemacht? Nee. Die sehen so ordentlich aus. Ja, aber das sind dann auch. Das gekämmt. Aber ganz ehrlich gesagt, was. Warum brauche ich Krypto in Messaging-Diensten? Voll die gute Augenbrauenform. Wirklich, guck dir mal Thilos Augenbrauen im Vergleich zu deinen an. Deine sind voll gleich. Jetzt wird interessant. Ist das jetzt die das richtige Thema? Die nächste Folge ohne Frauen. Insbesondere ohne Willkommen Beauty-Blogger. Fashion-Blogger-Podcast. Ich richte Caro einfach einen eigenen Channel auf ihrem Blog ein, dann kannst du das alles auslagern, dann kannst du mit Lisa, mit Caros Gesichtsfarbe wird gerade ähnlich wie ihre Haarfarbe, habe ich das Gefühl. Furchtbar. Wir waren noch immer bei den Messaging-Diensten. Ja, ist lustig auf jeden Fall. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich teile doch über Messaging-Dienste sowieso keine irgendwie relevanten Dienste oder irgendwelche Nachrichten. Ja, also ich meine, man muss sich, also das sage ich sowieso immer, du musst dir halt bewusst sein, was du über welchen Kanal kommunizierst. Und selbst wenn es verschlüsselt ist, ganz ehrlich gesagt. Also bei aller Liebe, ich schicke doch keine, zum Beispiel keine Kontodaten über WhatsApp. Also wie dämlich darf man das schon gemacht? Nee. Hast du mir geschickt? Nicht über WhatsApp. Doch? Nee. Doch? Das kontrolliere mal nach. Da könnte ich meinen Arsch drauf verwetten, dass das über SMS war, wenn. Ja, und selbst wenn, ist es auch Latte. Ich meine, SMS ist jetzt auch nicht super sicher, aber es ist mit Sicherheit ein bisschen sicherer als irgend so ein scheiß Internetdienst. Und selbst wenn, wenn irgendwer, egal, sobald ein Server in der Mitte steht, du brauchst halt einfach nur die Rechenkraft. Dann hast du ein GC. Ja, das Ding ist, wenn du mit Leuten, wenn du dich mit Leuten unterhältst über Verschlüsselung von Threema jetzt auch, oder es gibt ja bei Telegram auch die Möglichkeit für einen Secure Chat in Anführungszeichen, die lachen. Ja, weil ist halt nicht. Also, mein Gott. Aber da, ich meine, darum geht es doch im Endeffekt auch gar nicht. Und also von mir aus, mir ist es sowieso Latte, weil ich habe meinen ganzen Scheiß auch, weil, also wenn, ne. Ich gehöre da eher so zum Teil der Spackerie an und sage, ich finde so, ehrlich gesagt, ich fände es irgendwie ganz praktisch, wenn der Facebook-Chat in WhatsApp integriert wird, weil dann habe ich eine App weniger auf meinem Homescreen. Davon mal ganz abgesehen. So, um es mal ganz klar zu sagen, so der Rest ist mir ziemlich Latte. Wo wir gerade bei Facebook sind, Facebook Paper kann ich noch immer nicht ausprobieren, weil er bei mir einfach mich nicht. Mir fehlt da wirklich immer noch diese beschissene Funktion, dass du halt deine Meldungen nach neuesten Meldungen sortieren kannst. Das geht mir echt ein bisschen auf den Sack. Auf deine Empfehlung habe ich mir. Die Meldung nach neuesten Meldungen? Kannst du doch. Ja, aber nicht im Paper. Achso, Paper nutze ich nicht. Ja, siehst du? Ich habe mir gestern auf deine Empfehlung hin, Thilo, mal den Neuland-Podcast vom Kashi angehört. Ja. Und da war ein Rand dabei, da kann ich mich vollkommen anschließen. Facebook, kommt's. Timeline, App, Meldung sortieren. Ja. Was soll der Springt Scheiß? Immer zurück. Was soll der Scheiß? Es steht immer auf Neuigkeiten. Steht und immer auf Neuigkeiten. Es speichert es einfach nicht. Verdammte Axt. Was ist denn so schwer daran, dass diese Scheiß-App das beibehält? Erstmal ohne Witz. Es kann nicht so schwer sein. Also, was interessiert mich denn irgendwie, wenn Hans Much irgendwo. Ja, ich meine, das ist halt dieser ganz tolle Edge-Rank von Facebook, der dir ja ausrechnet, welche Nachrichten du interessant findest. Von den Nachrichten deiner Freunde. Also, ne, ich betreue auch so Facebook-Seiten. Ja, so aber ich finde meine Freunde nicht interessant. Ja, davon mal abgesehen. Ich habe meine Freunde in Facebook da drin, damit sie nicht beleidigt sind. Ansonsten ist mir Facebook eigentlich auch davon mal ganz egal. Abgesehen. Aber das Ding ist ja, ne, ich muss mir so Content für Facebook-Seiten ausdenken, der dann auch möglichst viel gesehen wird und so. Und ich meine, allein daher weiß ich ja, dass die alle paar Tage gerne an ihrem Edge-Rank rumschreiben und ja, das merke ich ja genauso mit der Seite. Die, also ich halte von diesem Mechanismus echt nicht viel. Das ist totaler Quatsch. Deswegen, also ich lasse mir meine Nachrichten halt gerne nach neuesten Meldungen sortieren und das funktioniert halt bei Paper leider noch nicht und deswegen ist die App funktioniert auch nicht auf der. Ja, es funktioniert, aber du musst es halt immer einstellen. Ja, aber das ist. Ja, vor allen Dingen wissen es, denke ich mal, auch viele Leute nicht, weil wenn du oben drüber Neuigkeiten stehen hast, es gibt viele Menschen, die jede dumm Menge. Sind. Und ja, was heißt dumm, aber die für die ist es halt nicht nötig, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil sich auch durchaus nachvollziehen kann. Halt, ja, die halt da keine Erfahrung haben und sich denken, wenn da Neuigkeiten steht, sind es auch Neuigkeiten. Dass Neuigkeiten wieder was anderes als neueste Meldung ist, musst du auch erstmal wissen. Ja, das ist definitiv. Halt, ne? Weil was interessiert mich, wenn irgendwer. Das Schlimme ist ja, du kriegst nicht nur da irgendwie was auch immer irgendwie von irgendwelche gepinnten Bilder oder irgendeinen Scheiß rein, sondern nein, du kriegst da auch noch irgendwelche Spieleeinladungen rein oder sonstiges. Ja, oder was ich halt auch immer lustig finde, wenn einer zum Beispiel, ne, wo Facebook weiß, mit dem kommuniziere ich viel, dann wird das ja öfter angezeigt. Und der postet, jetzt hat von mir aus gestern Abend was gepostet. Und dann war das schon relativ weit oben in meinen Neuigkeiten. Und wenn ich jetzt wieder in Facebook reingehe und das ist auch wieder nach Neuigkeiten sortiert und der hat inzwischen keinen neuen Post geschrieben, kann es sehr, sehr gut sein, dass der wieder on top auf den Neuigkeiten steht, obwohl ich die Nachricht gestern schon on top eingeblendet bekommen habe, es mittlerweile 16 Stunden später ist und dieser Scheiß ist immer noch ganz oben eingeblendet. Es ist halt Bullshit. Furchtbar. Ja. Also, furchtbar. Meine einfach Güte. Furchtbar. Aber ich habe echt lange keine Spieleinladung mehr bekommen. Ich habe letztens mal wieder eine Einladung zum Geburtstagskalender bekommen. Liebe Leute, nee. Facebook hat einen nativen Geburtstagskalender. Blockier ihn doch. Man muss keine extra App für Geburtstage in Facebook verwenden. Ich lösche so Leute inzwischen komplett. Also ich habe inzwischen so viele Leute aussortiert. Ich glaube, ich bin jetzt auf irgendwie knapp 200 Leute runter. Ja, ich habe ihn. Weil ich nur noch aussortiere, wenn irgendwer irgendwas. Das ist ein Mann fortgeschrittenen Alters, der ist mit meinem Vater befreundet, daher kenne ich den. Und ich habe ihm jetzt per Nachricht mal darauf hingewiesen und habe ihm das mal nochmal erklärt. Nee, ich kenne auch aber die werden nach und nach wirklich alle rausgelöscht. Und deswegen finde ich diesen Geburtstagsalgorithmus eigentlich echt gut. Weil immer, wenn ich an der Seite sehe, irgendwer hat Geburtstag und ich denke mir, boah, nee, dem willst du nicht gratulieren, dann lösche ich ihn. Und deswegen finde ich diesen Geburtstagsalgorithmus echt super. Dann hätte ich bald keine Freunde mehr in Facebook. Ja, aber das mache ich tatsächlich so, wenn ich mir denke, boah, nee, du hast jetzt keine Lust, dem zu gratulieren und willst auch eigentlich sonst nicht mehr mit dem reden, dann lösche ich den. Ja, aber eben, also. Das ist dann mein Geburtstagsgeschenk. Auch immer sehr beliebt ist, seinen Geburtstag einfach mal irgendwie ein paar Tage vorzuschieben. Und dann die ganzen Leute, die einfach nur aufgrund dieser Meldung in Facebook halt gratulieren, auch einfach mal alle rauszukicken. Ja, aber ich meine, ich aber weiß gut, bei 90% meiner Freunde nicht. Dann sind wir demnächst nicht mehr befreundet auf Facebook. Also, ey, ohne Scheiß, also ich bin ja, was Geburtstage angeht, bin ich echt schlecht. Also ich brauche die wirklich in meinem Kalender drin und dadurch bin ich eigentlich ganz froh, dass ich Facebook-Geburtstage in meinen Kalender reinkriege. Ne? Und die Leute, denen ich auch wirklich gern gratulieren würde, die dann da nicht drinstehen, so, das ist auch immer ein bisschen blöd, weil dann, ja, also ich bemühe mich immer, sagen wir es mal so. Er hat sich stets bemüht. Aber es aber, also nochmal, für alle, die es immer noch nicht begriffen haben, es braucht keine extra Facebook-Geburtstage-App oder Programm oder sonst irgendwas, ist Bullshit. Lass die Pfoten davon. Davon gibt es eine Unfriend von Caro und von mir eine Klatsche. So. So. Weiter im Thema. Welches Thema eigentlich? Ich nutze ja immer öfter Wein in letzter Zeit. Ich gar nicht. Ich finde Wein super, aber nur zum Gucken. Das habe ich seit Ewigkeiten drauf und ich liebe Wein. Wein ist. Ich habe das jetzt irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt, weil du kannst echt geil. Einfach so ein kleines Stop-Motion-Zeitraffer-Dingens da abfeuern. Ist großartig. 6-Sekunden-Video. Perfekt. Also nutze ich nicht. Mache ich auch nicht selber. Ich gucke nur, weil es da echt witzige Leute, hauptsächlich aus dem Amiland, gibt. Ja, das auch. Die, das ist vor allem, ja. Die machen Videos, also in diesen 6 Sekunden könnte ich mich mehr wegschmeißen als in, keine Ahnung. Ich ich kann auch mal noch eine kleine, also für die Leute, die tatsächlich Bock haben, da mal selber auch Videos zu machen, nicht nur zu gucken, kann ich nur die zusätzliche App Vignette empfehlen. Die kostet zwar auch ein bisschen was, aber du kannst damit extra auf Vine und Instagram ausgelegte Videos machen. Also du hast in deiner Timeline, wo du siehst, wie lang dein Video schon ist, hast du einen kleinen Marker, wo du weißt, okay, hier ist die Vine-Grenze. Und dann hast du nochmal einen kleinen Marker, wo du weißt, okay, hier ist die Instagram-Grenze. Wenn du über den Zeitmarker von 6 Sekunden für Vine hinausgehst und das Video dann direkt aus der App nach Vine teilst, dann wird das auf die 6 Sekunden runter komprimiert. Dann wird es halt ein bisschen schneller ablaufen als normalerweise. Du kannst da verschiedene Filter einbauen, du kannst höhere Geschwindigkeit laufen lassen und so weiter und so fort. Ist echt cool. Vignette kann ich nur empfehlen, für alle, die gerne Wein-Videos machen. Lohnt sich. Mache ich nicht. Ich gucke sie nur. Falls es noch jemand nicht verstanden hat, Thilo nutzt nicht Wein. Nee, weil ohne Scheiß, ich habe ganz, ganz selten den Anwendungsfall dafür. Schaff ihn dir. Also für mich ist es jetzt der gleiche Anwendungsfall, als wenn ich Reddit nutze. Also das ist halt wirklich für mich ein Unterhaltungsfaktor. Ich setze mich hin und gucke mir Sachen an. Ach so, also ob es jetzt Reddit oder Vine ist, ich poste halt nicht. Ich konsumiere nur. Ich versuche auch ab und zu, ich habe letztens zum Beispiel so ein Zeitraffer Duplo-S-Video. Ich habe ungefähr 5 Duplos gebraucht, bis das vernünftig aussah, aber es hat Spaß gemacht und es war lecker. Ja, funktioniert bei Caro nicht. Wochen 10, bis es funktioniert, meinst du? Nein, dafür bräuchten wir dann hier für 15.000 Euro irgendwie so eine Slow-Motion-Kamera. Er will sagen, ich esse sie zwischendurch. Um das mal das hier kann zu einfach erklären. Die iPhone, also oder ein ganz neues iPhone, was ist im Moment der aktuelle iPhone? 5S. 5S bräuchten wir, weil die haben ja auch eine Slow Motion. Haben sie? Mittlerweile eingebaut. Einfach damit du so zwischen erster Biss und verschwunden. Ja, aber du musst ja immer, also bei so einem. Oder zwischen Mund auf. Du musst ja bei so einem Stop-Motion-Ding abbeißen, hinlegen, dann abfilmen oder Foto machen, wieder nehmen, abbeißen und hinlegen. Du siehst gerade Karos Gesichtsausdruck dazu. Ah, ja, okay, vergiss es. Ablegen ist da nicht. Entweder das wird eingeatmet, fertig. Ich glaube, wenn die Leute uns jetzt zuhören, die denken einfach, dass Caro irgendwie wahrscheinlich so Caro 200, ist wahrscheinlich 200, 200 Kilo, Kilo schwer und könnte die nächste Staffel Biggest Loser alleine ausfüllen. Ich brauche ja auch zwei Stühle. Einer reicht nicht. Aber Biggest Loser finde ich tatsächlich ziemlich toll. Ich gucke sowas, wir gerade beim Thema sind. Wenn es Schokolade zum Essen gibt. Nur dann gucke ich Biggest Loser, wenn ich mich mit Schoki vollstopfen kann und mit Chips. Ich esse auch mal dabei. Dann macht es auch am meisten Spaß. Dann mache ich das auch ab und zu. Das ist wie Topmodels gucken. So eine 300-Gramm-Tafel Schoki und dann geht's los. Ihr seid euch tatsächlich nicht sicher oder nicht... Nee, andersrum. Wollt ihr nicht tatsächlich so einen Domino-Job machen? Weil das ist doch genau das. Das ist doch genau das. Was hat denn vom Fette Fernseher Leute rumliegen? Wie kommst du jetzt zu den Dominas? Ja, das ist doch auch irgendwie so ein bisschen Punishment. Ich kann dich auch gerne den ganzen Tag anschreien, dass du mir Sachen kaufst. Dicke Leute. Oh, too much, Alter. Too much. Du guckst dir dicke Leute an, die halt irgendwie zwanghaft versuchen, irgendwie abzunehmen und sitzt selber auf der Couch. Ja, aber sie nehmen doch ab, das ist doch total toll. Ja, also ich finde es tatsächlich gut. Durchgehend. Ich nehme ja nicht zu. Ja, weil du einen guten Whatever hast. Ich habe ja so einen konstanten Status erreicht. Nein, das sage ich jetzt nicht. Guckt Thilo jetzt ein bisschen anders, aber lassen wir das. Ich will ihn ja unten nicht scheiße rein. Wir können über T-Shirts reden. T-Shirts? Also da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil da habe ich mit der Mareike, also mit der Chaosmacherin. Schon wieder die Fashion-Bloggerin hier. Nee, T-Shirts so im Sinne von Queer-T-Shirts und sowas. Also diese T-Shirts, die es so gibt mit diesen Prints. Ja. Die man sich dann irgendwie, wo ist die T-Shirts? Nerd-Shirts. Genau, aber die tollen Nerd-Shirts, wo auch Disney-Motive und so ein Kram drauf sind. Und das Mädchen-Nerd-Shirts. Nee, da komme ich jetzt gerade drauf, weil die Mareike, die Chaosmacherin, hat da letztens was gepostet. Tschüss, Thilo. Ich rede einfach weiter. Er hat letztens irgendwas zu einem T-Shirt gepostet und dann habe ich ihr irgendwie einen neuen Link dazu gepostet und es gibt so eine Seite, die filtert das alles. Also das kannst du auf Facebook folgen, das heißt Day of the Shirt und die macht so einen Algorithmus und lädt alle Seiten, wo es diese T-Shirts gibt, die es für 10 Euro oder 10 Dollar oder wie auch immer einen Tag lang gibt, schmeißt die zusammen und dann hast du bei diesem einen Link, wo du draufklickst, von allen Seiten, die es gibt, dann irgendwie 30 Links von diesen 30 verschiedenen T-Shirts der 30 verschiedenen Seiten. Ja. Was ich ziemlich toll finde. Das heißt, ich gucke da wirklich jeden Tag einmal drauf, gucke mir diese 30 Seiten durch, welches 10-Dollar-T-Shirt ich jetzt toll finde und bestell's dann. Ja, das ist cool. Ja, den Link, den habe ich auch, diesen Aggregator da. Genau. Da kann man wirklich mal gut durchschauen. Genau, den hatte ich halt auch drunter gepostet und den kannten halt viele auch noch nicht. Und dementsprechend erwähne ich ihn jetzt einfach nochmal. Ist für euch zu finden, auf jeden Fall in den Shownotes. Genau, ansonsten Day of the Shirt kann man sich, denke ich, auch auf Facebook suchen und finden. Oder bei Google mal kurz reinschmeißen. Oder so. Bin auch wieder da. Da ist er wieder. Musste Getränkenachschub organisieren. Wir haben ja nur eine ganze Kiste hier stehen. Stehen ja nur noch 20 Bier hier. Ja, das Problem ist, wenn wir aber einen Bruchteil nur der Kiste Bier holen, trinken, dann haben wir auf jeden Fall irgendwie so ein kleines Sprachproblem. Hier, du wolltest noch über deinen Bart-Tumblr reden. Nee. Na gut, dann nicht. Also nichts über Tumblr. Nee, Tumblr. Wobei, Tumblr ist toll. Ich habe auch momentan einen Lieblings-Tumblr. Einen muss ich erwähnen. Lukismus gegen rechts. Grandioser Tumblr. Irgendwie, ich war schon echt lange nicht mehr auf Tumblr unterwegs. Ich weiß auch nicht. Ist das noch gut, seitdem Yahoo das gekauft hat? Ich wusste gar nicht, dass Yahoo es gekauft hat. Also ist auf jeden Fall einer der wenigen guten Käufe von Yahoo gewesen, weil Tumblr ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Plattform mittlerweile geworden. Aber zurück zum Thema Lukismus gegen rechts, ein Tumblr-Blog, wo Leute gepostet werden oder Bilder von Leuten gepostet werden, die irgendwelche rechten Ansichten auf Facebook vertreten und auch extrem rechte Scheiße von sich abgeben und Ja, man kombiniert das dann halt im Endeffekt mit ja, kompromittierenden Bildern von ihnen, von ihren Facebook-Profilen, die halt echt ja, grandios zusammengestellt sind. Also grundsätzlich finde ich sowas eigentlich ganz lustig, weil, naja, wenn sowas jemand öffentlich irgendwo ins Internet stellt, dann muss er halt auch damit rechnen, dass andere das irgendwie aufgreifen und ihn sich dafür rechtfertigen soll. Andererseits könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass du dann irgendwann mal als Betreiber von so einem Tumblr ganz bös auf die Pfoten geklopft bekommen kannst, ne? Ja. Also es ist je nachdem. Es ist, ja, ist eine Grauzone. So rechtlich ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Sagen wir mal so, ich denke nicht, dass das eine Recht Grauzone am eigenen ist. Bild, das, nee, das ist keine Grauzone, das ist, keine Grauzone, ziemlich eindeutig. Das ist illegal. Illegal. Also, das Problem ist halt nur, wenn du es andersrum machst, wenn du irgendwie anders, rassige, weiß ich nicht, wie man das nennt, Leute diskriminierst als rechter Flügel, hast du halt auch einfach die Möglichkeit, damit durchzukommen, weil du damit argumentieren kannst, dass es andersrum sowas auch schon gibt. Von daher glaube ich, dass man, findet nicht schlecht, aber es ist halt mal so ein bisschen problematisch, wenn man es andersrum macht, wisst ihr? Ja. Ja. Das ist, Ach. Nazi-Backen. Ja, zum Kotzen sowas. Rausjagen. Naja. Ach ja. Jetzt haben wir nicht alles Schönes aus Österreich gekriegt. Kam der Fritzel nicht auch aus Österreich? Bitte? Der Fritzel, kam der da nicht auch her? Oder war der ein Deutscher? Nee, Fritzel ist ein Österreicher. Ist ein Österreicher, ne, sag ich doch. Geht genau. Nicht nur zum Lachen in den Keller. Genau wie Larissa auch. Wir wollen ja hier nicht politisch korrekt sein. Ja, eben. Mit dem Fritzel ist mir auch echt mal was Dummes passiert auf Facebook. Da habe ich dann irgendwie so durch die Gegend geguckt und bin dann auf diesen, es gibt ja immer so Wikipedia-Einträge. Und wir haben irgendwie über den Fritzel geredet und ich war dann über Facebook auf diesem Wikipedia-Artikel und habe dann aus Versehen auf dieser Wikipedia-Seite auf Facebook, weil ich rumgeklickt habe, habe ich aus Versehen auf Gefällt mir geklickt. Habe ich natürlich ganz schnell wieder entliked, was aber bestimmt schon wieder 5 Leute gesehen hatten und ich dann Fritzel-Posts auf meiner Pinnwand hatte. Ach, grandios. Das kann ich auch in den Keller sperren. Das ist schön. Bald mit den großen 3 Kellerräumen, da habe ich ja fast eine Wohnung. Oh ja. Auch praktisch. Superer hat auch mal was für sich. Ja, machen wir doch mal weiter hier. Werden wir doch einfach mal wieder lustig. Gott. Finde ich gut. Sind denn hier noch Themen? Wir haben, lass uns doch mal auf Food Sensations eingehen. Ich finde, Essen ist immer ein gutes Thema. Essen, ja, ist Essen ist Karos Expertise, definitiv. Ich kenne jetzt Food Sensations nicht. Also ihr meint jetzt das als Überbegriff oder meint ihr jetzt eine spezielle Seite, die nochmal extra Food Sensations... Wenn du in deine Themenliste reinschaust, da ist die Überschrift. Ja. Die großen, fetten Buchstaben, das sind Überschriften. Das, die kleinen, runden Punkte davor, das sind Untertitel. Ja, sehr gut. Also, beziehungsweise Themenpunkte. Aufzeichnungspunkte. Also es fängt... Gliederungspunkte. Gliederungspunkte. Ja. Oh, ihr seid so eloquent. Burger Kalypse in Köln. Blockenburger gibt es demnächst auch in Köln. Unter anderem, ja. Okay, hooray. Ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Es ist wohl ein Blogger-Meetup, ein Burgerladen. Ist der Burgerladen dann gemietet oder geht man einfach in die sowieso schon überfüllten Burgerläden mit noch mehr Leuten rein? Organisiert wird das in Köln auf jeden Fall vom Ad Late Night Blog. Der macht auch unter anderem den Kulinarikast, dann ist beim Küchenfunk, glaube ich, auch noch dabei. Hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches. Wenn nicht, sei nicht böse, lieber Martin. Auch wenn wir uns persönlich noch nicht kennen. Jedenfalls ist der halt auf jeden Fall extrem grillaffin und hat auch schon ein paar Grill-Meetups dieses Jahr gemacht. Auch noch keins geschafft. Hat jetzt das Bloggen Burger, gibt es ja jetzt in mehreren Städten und Regionen schon. Also es fängt jetzt auch, glaube ich, an mit dem Bloggen Burger Ruhr, der heute das erste Mal, glaube ich, stattfindet. Viele Grüße dahin. Das sind wahrscheinlich auch die üblichen Verdächtigen, die man sonst in Köln hat. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass der Charles Engelken da hingeht heute. Der hatte auch gemeint, falls ich nicht zum Blockenberger Cologne mehr kommen kann, soll ich doch zum Ruhe kommen. Ja, vermutlich wird dann auch die alten bekannten Neurotunes und sonst. Ja, wird sich da wahrscheinlich umtreiben, könnte ich mir sehr gut vorstellen, definitiv. Ja, also es wird in Köln am 12. März stattfinden, das erste, ist glaube ich allerdings schon voll, also wer sich jetzt noch nicht angemeldet hat, ist zu spät. Ich war ja ganz intelligent, er hat irgendwie, oder der Twitter-Account von Bloggenburger hatte irgendwie via Twitter rumgefragt, wie viele Leute kommen. Ja, der organisiert das über Twitter. Und ich bin einfach mal mit dem Hasencore-Account hingegangen und habe gesagt, wir kommen. Dass bei Hasencore mittlerweile ja, irgendwie 8 Leute gelistet sind, war ihm, glaube ich, noch nicht bewusst. Nee, ich glaube, der hat, wenn dann eher eine Karte dann für dich zurückgelegt. Ich habe mich auch nochmal extra eingetragen, auf jeden Fall. Ich esse ja sowieso nicht so gern irgendwie Fremdburger. Ja, ich denke, es ist eher das Ding, dass halt, also es wird im Zimmermanns stattfinden. Und das Zimmermanns ist halt relativ klein. Gegenüber vom Stadtgarten. Genau, oder? Genau. Und das ist halt echt sehr klein. Also ich schätze mal, der hat da einen Tisch für eine begrenzte Personenanzahl reserviert. Und darüber wird es halt wahrscheinlich nicht gehen. Ich denke, da hängt eher das Problem. Nicht, dass er sagt, nee, wir wollen euch nicht da haben. Ja gut, ansonsten Burger to go und ab ins Grünfeld. Das ist sowieso immer möglich. Oder bei Thilo in der Wohnung. Das ist ja auch möglich. Ja. Wäre aber, glaube ich, von der Raumkonsistenz wäre es, glaube ich, ähnlich zum, wird ein bisschen zum eng, Zimmermanns. Wenn es eng wird, wird es schön. Oder so. Ja, streich egal. Das. Egal. Können wir das nochmal neu aufnehmen? Ach ja. Ja, sonst gibt's schon wieder neue Burgerläden in Köln? Nee, ne? Hat jetzt tatsächlich mal eine Zeit lang keiner aufgemacht. Stagniert. Er wird doch mal Zeit. Ich war jetzt letztens in einem, den ich getestet habe, wo ich noch nie drin war, am Friesenplatz im Bürgermeister. Den habe ich auch schon mal ausprobiert. Was, wie fandst du ihn? Das Ding ist, es war ein etwas verkaterter Tag. Deswegen das schmeckt eigentlich alles fettige lecker. Ich glaube aber, dass es bessere gibt. Ja. Was sagt Berlin dazu? Berlin sagt, dass wir haben viel zu viele gute Burgerbuden. Das ist das Problem. Also und das Problem ist, dass du nie zu den ganzen Menschen hier hinkommst, weil ich finde, das ist ein bisschen abwechselnd, dem wo du dann dich eigentlich suchen kannst. Aber Shawarma ist besser. Sorry, Leute. Ach ja, haben wir ja in Köln auch genug. Shawarma ist riesengeil. Shawarma ist das Beste, wo gibt's. So, mein Kommentar des Tages, Shawarma. Gut. Haben wir das auch geklärt. Ich glaube, ich lasse Berlin einfach mal immer so schön irgendwie mit halb runtergezogenem Regler im Off. Und dann einfach nur, was sagt Berlin dazu? Das ist gut, das gefällt mir. Ich höre die ganze Zeit zu und denke immer so, oh, über was reden die denn da? Auch Internet, auch so eine Scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Und denke mir die ganze Zeit, ey, ich habe wirklich keine Peilung, wovon ihr redet. Und deswegen lausche ich die ganze Zeit. Und wenn mal was kommt, wo ich meinen Senf dazugeben kann, dann... Mit Freude. Ihr habt vor allem auch einen echt geilen Hähnchenladen in Köln. Wir? In Berlin, habe ich Köln gesagt. Ja, du hast Köln gesagt. Du meinst, sie sind einen Chicken... Es gibt da so einen türkischen KFC quasi. Den gibt es wohl dreimal in Köln. Einmal auch in Neukölln, den ich letztes Jahr zur Republika dann ausprobiert habe. Dreimal in Berlin und einmal in Neukölln, willst du sagen. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Wie heißt er denn? Ja, Halal oder irgendwie so ist auf jeden Fall Hähnchen auf Holzkohle. Ich glaube, Halal heißen da mehrere. Ja, ich befürchte es auch. Halal ist einfach eine Zubereitungsart. Ich muss nochmal meinen Gastgeber da fragen, wie der dann genau heißt. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also so ein gutes Hähnchen habe ich schon echt seit Jahren nicht mehr gegessen, muss ich wirklich sagen. Ich habe noch Hühnersuppe. Schön vom Holzkohlegrillen. Nein, ich will keine Hühnersuppe. Ich will mir lieber noch ein Bier. Ich bin langsam... Also ich muss mal dazu sagen, wir Berliner sind kulinarisch einfach mal besser dran. Als ich mal in Köln war und mir einen Döner bestellt habe, da kam der Döner ohne Rotkohl. Und das ist mau. Der ist hier mit Weißkraut. Und da geschissen hat. Also sorry, geht gar nicht. Irgendwas ohne Rotkohl ist Wo hast denn du Döner bestellt? In Köln, bitteschön. Also in Köln war tatsächlich meistens Weißkraut. Rotkohl gibt es in Köln nur zu Weihnachten. Ja. Du kriegst die meisten, natürlich, du kriegst die meisten Döner in Köln mit Weißkraut. Ja, ist so, wirklich. Ist tatsächlich so. Brauchst jetzt nicht so den Kopf schütteln, ist so, Junge. Beim Öckmann gab es früher noch Rotkohl dazu. Und ein paar Äpfelchen. Ja? Apropos Döner und Burger, da haben wir auch noch die Kombination Ottomanns. Ottomanns ist toll. Ich liebe Ottomanns. Ne? Ja, da war ich letztens morgens um 5. Welchen Burger hast du probiert? Ich habe den Dönerburger gegessen, den Cheeseburger und. Wir waren nach großen Drängen waren wir auch nochmal an einem Sonntag oder so da. Und den Döner selber. Also ich habe bis jetzt den Cheeseburger probiert und mir wurde von einem Kumpel, der relativ häufig war, sehr stark der Beefsteaky-Burger ans Herz gelegt. Ja, den habe ich noch nicht. Also ich habe den Dönerburger, den Cheeseburger und den richtigen Döner gegessen und vom Chili-Burger mal abgebissen. Und du findest auch gut. Ich finde alles super. Also ich habe, wie gesagt, den Cheeseburger probiert, den fand ich auch top. Chili-Burger kann ich nicht empfehlen. Ich möchte noch mal ganz kurz was anmerken. Ich möchte noch mal anmerken, falls irgendjemand zuhört und sich gerade fragt, boah, Caro, Alter, wie sieht denn die aus? Nein, sie wiegt keine 200 Kilo. Ein zartes Pflänzchen, aber sie isst halt gerne. Es ist schon schön, dass das mal jemand sagt, so, ne? Wir machen mal einen Videocast. Geht alles in eine Brüste rein. Also. Herzlich willkommen. Das Niveau ist wieder am Start. Tilo, noch irgendwas zu sagen, was so deine Richtung geht? Nö, gerade nicht. Gerade nicht, deine Zeit kommt wieder. Ja, definitiv. Ich habe ja noch mein Soundboard. Oh Gott. Nehmt ihm den Laptop weg. Nee, aber für dieser müssen wir uns auf jeden Fall noch so einen Karnevalstusch irgendwie so als. Oder halt irgendwie so ein Jingle irgendwie so. Und die Stimme aus Berlin. Muss ich da mal dran arbeiten. Sie ist ja total aber begeistert. Aber bitte irgendwas mit ganz, ganz viel Freude, so dass man denkt, oh ja, juhu, die aus Berlin meldet sich jetzt auch, oh, hey. Da kannst du ja nächsten Donnerstag drüber nachdenken, wenn wir alle feiern gehen und du arbeiten. Genau. Ja, ich gehe aber nach dem Arbeiten auch feiern. Nee, ich meinte jetzt Thilo. Ach so. Der verweigert sich ja solchen Spaßangelegenheiten. Ja, ich kann ja auch im Moment nicht. Warum? Anderes Thema, privates Thema. Caro, stellst du dich in den Keller ein? Caro, die genau, Domina, ich gehe alleine. Nicht raus. Ja, ja. Ich, die Domina, gehe allein an Weiberfastnacht feiern und der Mann muss Geld verdienen. Ja, lass dich aber bloß nicht als Sonnenblume verkleidet von irgendeiner Litfaßsäule nageln und dann 9 Monate später hast du den Salat. Ah, das habe ich die letzten Jahre auch erfolgreich umgangen. Mhm. Ich denke, das schaffe ich nochmal. Ich drücke die Daumen. Das ist nett. Dann ist es halt so ein kleines Kuckuckskind. Kannst du den Kilo unterschieben. Zum Glück haben wir davon 2. Kuckuckskinder? Was? Ach, Tilos. Ja, hier hängt noch ein anderer Tilo. Der muss immer aufpassen, dass er sich nicht angesprochen fühlt. So, Burgerkalypse in Köln, abgehakt. Ja. Alles nur Scheiße. Gibt viele Burger in Köln, auf jeden Fall. Wie lange reden wir eigentlich schon? Ganz nebenbei, den Beef Farm Burger, den ich mal, ich glaube, den habe ich hier sogar mal empfohlen. Die Empfehlung möchte ich sehr, sehr gerne zurücknehmen. Was für ein Burger? Beef Farm. Alle Burgerläden in Köln machen ja so tolle Werbung damit, dass sie so Weigurind echt angebautes Rind haben und so, ne? Also so ökologisch angebautes Rind. Und dir ist nach einem halben Jahr aufgefallen, dass es doch tatsächlich Hühnchen war. Nee, das halt zu Tode massiert wurde. Und Beef Farm kam halt um die Ecke und hat gesagt, scheiß auf gut angebautes Rind. Wir importieren einfach Fleisch aus Amerika. Was ich auch gut finde, weil Rind aus Amerika ist meistens ganz lecker. Und grundsätzlich dann wahrscheinlich genmodifiziert. Da unterschätzt du, glaube ich, die Rinderzucht da drüben. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, die ersten 2 Mal fand ich das da auch echt lecker. Und jetzt war ich inzwischen nochmal 2 Mal und einen gewissen Zeitabstand auch. Und das ist jedes Mal schlechter gewesen. Also ich möchte da eigentlich nicht nochmal hingehen. Deswegen Empfehlung wird hiermit zurückgezogen. Erste 2 Mal warst du voll, beim 3. und 4. Nee, Mal warst du leider nicht. Leider nicht. Ich war sogar das 3. Mal im Endeffekt sogar voll, wo es mir dann auch nicht so geschmeckt hat. Und das wird schon einiges heißen. Das tatsächlich. Weil wenn du voll bist, kannst du ja sogar im Ferkulum essen. Und das will auch schon was heißen. Das ist die Gyrosbude da auf der Zülpe, wo dir, wenn du dann mittags hingehst, auch schon mal eine Maus über die Füße rennen kann. Ja, ja. Lecker Schmecker. Zülpischer Straße. Oh, oh. 485 Grad wird dieses Jahr noch eröffnen. Ist das von dem Törtchen-Törtchen-Menschen? Genau, das ist vom ehemaligen Mitinhaber von der Praline und Bäckerei bzw. Konditorei-Sorte Törtchen-Törtchen. Ja. Der hat sich jetzt verschrieben, dass er Pizza backen will. Pizza Napolitania. Das Geile, man muss dazu sagen, der Thorsten, der ist eigentlich Programmierer ursprünglich mal gewesen. Sieht zwar auch, nichts gegen Thorsten, aber er sieht halt auch aus wie ein Törtchen. Aber wenn einer weiß, wie man gut essen kann, dann sieht man es ihm auch an. Und der Thorsten ist genau diese Person. Weil er macht jetzt, er ist irgendwie mit seiner Freundin ein halbes Jahr durch Italien gezogen, hat sich durch von Pizzeria A bis nach Pizzeria XY durchgefressen, hat überall Mehl und sonstige Konsorten, Mozzarella und was weiß ich noch. Mach mal Berlin runter, da klappert's so. Berlin klappert wieder. Berlin macht gerade den Desktop sauber, weil Berlin... Berlin ist dreckig wie eine Nutte. Berlin ist eine dreckige kleine Hure. Geschlagen werden möchte. Wo wir wieder bei den Dominas wären. Mhm. Oh ja. Ich denke immer noch drüber nach, ne? Ich denke immer noch drüber nach, wie so ein Mensch auf Facebook auf die Idee kommt, eine völlig fremde Person anzuschreiben und zu schreiben. Ja, vor allem. Oh, jetzt von dir will ich mich dominieren lassen, du Miststück. Also ich kann vor allem gerne so eine Person wie Caro. Ich meine, Caro sieht jetzt wirklich nicht ansatzweise so aus, als würde sie irgendjemanden schlagen. Ja, aber ich glaube, der steht dann halt einfach nur auf dieses Hexige. Ne? Also der denkt sich so, boah, rote Haare, das heißt, die holt dann auch schon mal aus. Die Feuerverbrennung der Hexennacht mit mir. Wuhu. Deswegen ich im Krankenhaus war. Mi. Heult da jemand so ein bisschen? Nee, zurück zur Pizza. Das lenkt er wieder ab. Ja, jedenfalls macht er jetzt auf der Kiffhäuserstraße, direkt am Bahnhof Süd, wird er, im Moment heißt der Laden, glaube ich, noch Medina, will ein Restaurant aufmachen, direkt gegenüber von einem der besten Italiener Kölns, wo er Pizza verkaufen wird. Pizza bei 485 Grad für, glaube ich, 75 Sekunden gebacken. Und das, was man bisher auf Facebook gesehen hat, grandiose Bilder, echt lecker. Und ich glaube, ich werde Thorsten so lange nerven, bis die Hasenkorkröte auf jeden Fall mal schön umsonst essen darf. Ich bezahle da auch, wenn es schmeckt. Ich wollte gerade sagen, meine Güte. Berlin will auch umsonst essen. Ja, komm nach Köln. Komm nach Köln. Dann laden wir Berlin nach Köln ein. Ja, sag mal, wann ist denn hier bei euch schon wieder die Summer Jam? Wann ist denn das soweit dieses Jahr? Ich glaube im Juli, oder? Das dauert noch ein paar Monate. Keine Ahnung. Warte, ich jetzt muss ich noch googeln. Leute, ich hasse das Internet. Kann sich jemand mal machen? Warte, ich google. Danke. Arbeitest du nicht sogar bei so einer Internetbude? Nee, nicht mehr. Ich bin jetzt in den Menschenhandel gegangen. Ah, oh. Ist das gut? Weil ich suche ja immer noch. So mal ganz am Rande. Was man erklären muss, Liz ist unter anderem eine im Juli, Ex-Freundin Anfang von Juli. Mir. Ich glaube, das weiß jeder Hasenkorleser. Caro ist auch... auch eine Ex-Freundin. Ist auch eine Ex-Freundin. Auch bald ist eine. Wenn du das weiter so breit trampelt, mein Freund, dann ist Caro wirklich bald eine Ex-Freundin. Ja, ja. Ist auch eine meiner Freundinnen. Und ich halte mich hier einfach nur brav zurück. Nichts zu tun. Und beide sind irgendwie jetzt mittlerweile im Menschenhandel. Also irgendwie. Oh ja, ich will gar nicht. Ich will da gar nicht länger drüber nachdenken. Ich will keiner verkaufen. Ich habe inzwischen Summer Jam rausgefunden. 4. bis 6. Juli. Oh, das ist hart. Das ist hart, weil der Splash ist nämlich vom 11. bis 13. Tja. Ein anderes Wochenende davor. Uiuiui, alles klar. Ich denke, ich bin zur Summer Jam da. Ja, ist doch mal eine Ansage. Da können wir doch mal was drauf basteln. Ja, ne, ist hübsch. Als Klarkinder. Ich freue mich. Schick, schick. Kann man sich mal wieder einen weglöten gemeinsam? Oh ja, oh ja. Vielleicht verirren wir uns ja auch im Mai noch nach Berlin. Das kann sehr gut sein. Ja, ihr könnt euch einfach mal melden. Also, ich meine. Republika? Republika. Ach, der Papa hat zwar noch kein Ticket, aber er hat schon mal ein Hotelzimmer reserviert. Ich hab's wieder. Wann ist das? Im März? Mai. Wann denn? Anfang Mai, ich meine irgendwas um den 5. rum. Caro, du bist doch gerade dabei. Lisa hat da irgendwann Geburtstag. Mein 5. irgendwas um den 5. rum. Wieder 3 Tage, Dienstag bis Donnerstag. Und ich hab. 6. bis 8. Mai. 6. bis 8. siehst du. Und ich hab mir letztes Jahr im Sommer schon das Hotelzimmer reserviert. So schön 10 Minuten Gehweite. Und da haben die, glaube ich, auch noch nicht verstanden, dass bald wieder so eine Konferenz direkt um die Ecke stattfinden wird. Deswegen ist das eigentlich. Ja, die Konferenz findet dieses Jahr in Hamburg im Kongresszentrum Hamburg statt oder so. Das ist schon. Sag mal, wie heißt denn dein Hotel? Dann überrasche ich dich einfach mal. Kommt eine Domina das vorbei. Das kommt nachher auf privatem Kanal, sehr gerne. Willkujo. Oh, wei. Wie lange reden wir eigentlich schon? Wir reden schon ziemlich lange, glaube ich. Ich glaube auch. 1,5 Stunden. Ja, das geht schon. Redet ihr? Ich höre 1,5 Stunden schon zu. Das geht ja noch. Und das wir an waren Samstag. Schon mal, wir waren auch schon länger. Sollen wir mal gerade eine 10-Minuten Pause machen? Eine Raucherpause? Genau. Finde ich gut. Ach so, ich gehe schon immer nebenbei rauchen, Kinder. Also ihr habt halt ja auch nicht rauchen. Ich wohne ja in einer Nichtraucherwohnung. Timo darf ja hier drinnen nicht rauchen. Du, ich gehe ja auch raus. Es ist ja nicht so, dass ich neben dem Bett sitze und mir eine nach der anderen reinpfaffe, so schön Räucherware. Nee. Du bist immer rausgegangen. Du bist aber auch dementsprechend. Mimi immer ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht. Du hast aber auch den großen Vorteil, dass du wahrscheinlich irgendwie via iPhone oder sonstigen mit Headset unterwegs bist, oder? Ich? Nö. Nö? Ich habe einen Laptop. Ha! Ah. So, Freunde, ich bin im 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert angekommen, ich habe einen Laptop. Gut, wir wollten eigentlich Pause machen. Machen wir mal Pause, alle mal Schnauze halten. Und die Aufnahme läuft. Und da sind wir wieder. Genau. Zurück aus dem Nirgendwo. Berlin ist auch zwischendurch immer mal wieder da. Ja, Berlin ist irgendwie, hat technische Probleme. Warum sollte... Ja. Also im Osten Deutschlands kann es dazu kommen, dass das WLAN teilweise noch nicht sich gegen das Modem durchgesetzt hat. Deswegen ist manchmal ein bisschen rot. Ja, passiert. Warum sollte es uns anders ergehen wie der Tagesschau oder sonstigen? Eben. Direkt aus den Krisengebieten. So. Herrlich. Noch einen schönen Schluck Bier getrunken. Ja, das nächste Thema. Ich habe das Roundhouse-Kick-Bier inzwischen übrigens leer. Und also da ich heute auch erst nur gefrühstückt habe, habe ich auch schon, also ne, ist schon... Kannst du noch... Haut einen schon ein bisschen auf den Hinterkopf, wie gesagt. Also es ist, dann kannst du noch das X-Bier hinterher trinken und dann gehst du auch nicht mehr zu deinem Geburtstag. Schöne liebe Grüße an der Stelle, Vivi, diesen Schuld, dass ich nicht mehr komme. Gib her. Nein. Wieder bei der Keller-Theorie. Aber wir haben auch Betten. Im Keller. Spricht auf jeden Fall für euch. Wir haben tatsächlich ein Bett im Keller. Ja, um da nochmal auf die letzte Folge zurückzugreifen, das ist aber der Raum für meine kleinen chinesischen Arbeiter, die ich von Foxconn abgekauft habe. Ja, würde ich jetzt auch erzählen, ne? Wir sollten dann nachher vielleicht mal kurz runterschauen und gucken, was da wirklich dahinter steht. So steht aber bitte mit dem Videobeweis. Vielleicht liegt der Tilo dann auch nachts einfach nur unten angekettet von Caro, weil sie gesagt hat, boah, nee, Alter, du gehst mir auf den Sack. Ja, das könnte auch sein. Und machst du mir die Decke, du pennst jetzt im Keller. Vielleicht hat sie sich ja von der einen oder anderen privaten Nachricht über soziale Netzwerke inspirieren lassen. Wer weiß. Mein eigenes kleines Andreaskreuz. Oh, das ist nicht romantisch. Du warst nicht romantisch. Ja, so schön. Ich sehe hier auch zwischen den beiden die rosa Herzchen hin und her fliegen. Oh ja. Das ist, oder die roten Bierflaschen. Das ist, oder die. Ja, die Bierflaschen fliegen bei euch auch ab und an, das glaube ich. Pink Kreuz mit roten Herzchen drauf, das wäre doch schön. ein bisschen Glitzer. Solange Glitzer drauf ist, ist alles Mädchen. Das ist alles cool. Mit Glitzer geht alles. So, das nächste Mal. Plan fürs nächste Mal. Wir binden dich dann auch einfach über Mumble ein. Das ist, glaube ich, einfach von der Qualität her besser als Skype. Skype fuckt mich ab. Ich habe dich schon gefragt, reicht Skype aus? Und alle so, ja. Komm, ja, alle weil ich deine IT-Kenntnisse kenne. Ja, die sind ungefähr bei null. Ich kann jetzt mal sagen, was Eclipse und Hibernate ist, aber ansonsten bin ich raus. Ja, immerhin. Ja. Du war da staunst du. Ein bisschen was weiß ich. Der Anfang ist gemacht. Genau. Juhu. Aber wir hatten ein neues Thema ausgesucht. Ja, wir wollen über die guten alten Zeiten noch zum Abschluss reden. Ja, dadurch, dass wir, dass Thilo ja der Älteste in der Gruppe ist. Ich bin alt. Schlimm. Hatten wir das einfach mal gesehen, so, oder hatten wir es einfach mal gedacht, dass es halt auch passend ist. Mit welchem Thema fangen wir an von den Themen? Haha. Ja, du hast... Spice Girls. Was? Spice Girls. Dann sind wir bei Musik und Musikkassetten. Das war der absolute Cheerleader-Effekt. Wenn du dir die Einzelnen anschaust, hätte die keiner beschwinden dürfen. Das waren Engländerinnen. Ja, deswegen, ja. Schade, dass eigentlich Polyfunk jetzt gerade nicht in diesem Punkt da ist. Er hätte sich wahrscheinlich als erweiterter Affe. Und dann üben wir nochmal das Reden vor dem nächsten Podcast und dann können wir auch lästern. So. Genau. So funktioniert das. Ja, Spice Girls. Eine dunkle Zeit der Bravo-Hits tut sich vor meinen Augen auf. War es nicht schön? Guck mal ganz ehrlich, es war doch wunderschön. Ich fand's toll. Das war total großartig. Ich renne heute noch gerne auf 90er-Partys, muss ich ja ehrlich zugeben. Ja, wenn man die 90er so nah miterlebt hat, dann muss das jetzt nicht immer zwingend sein, aber... Also wir haben damals noch auf der Jugendfreizeit, haben wir noch Spice Girls auf der Bühne richtig mit Performance und das Musikvideo einstudiert und getanzt und so ein Kram. Ich musste mal in der 6. Klasse auf einem Schulfest... Wir reden gerade parallel. Bitte? Ja, Lisa, du darfst zuerst. Ladies first. Danke, Ladies first. Caro, gibt es davon Filmmaterial, wie du versuchst? He wanna be my lover. Es könnte sein. Und wenn es gibt, Tilo, wenn es das gibt, dann versuch es zu klauen und online zu stellen. Ich kriegst auch 200 Euro von mir dafür. Ich fühle mich auch beobachtet. Siehst du uns? Die Kamera auf mich gerichtet. Ich weiß nicht, ob sie uns sieht. Hast du Skype mit Video? Ich habe es aufgemacht, weil das Elend kann ich mir nicht antun, weil ich die ganze Zeit nur Tilo gesehen habe und dann dachte ich mir irgendwann, oh nee, scheiße, ich mach's Video aus. Ja, er hat gerade das Laptop gedreht. Ja, jetzt ist es nicht viel besser geworden. Nee, jetzt hast du das Elend von Caro und von Tilo vor den Augen, von daher. Mhm. Diese ganze Motivation auf geballtem Raum. Ja, absolut. Wahnsinn. Schicke schwarze Mütze. Dunkelblau. Also doch eventuell campieren vor dem Hotel. Das hat er gesagt. Lisa, erzähl doch mal, was war denn deine erste Maxi-CD oder bist du sogar alt genug für eine erste Musikkassette? Hallo? Redest du gerade mit mir? Ja, du heißt Lisa, ne? Ja, oder? Ich habe auch Tilo verstanden. Meinem Alter das Problem, dass man dann schon was mit den... Und ich habe auch Musikkassetten gehabt, bin ich der Meinung. Ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen, welche genau, aber ich bin abgegangen. Das ist doch... Also war es wohl gute Musik in dem Fall? Es war halt typisch 90er-Jahre Bubble-Pop. Und ich muss sagen, darauf bin ich auch echt kleben geblieben, weil das macht einfach gute Laune. So. Die Schlümpfen-CDs, kennt ihr einen oder noch? Ja, ich hatte damals die Weltraumschlümpfe. Ich hatte sogar, glaube ich, mal irgendwann so eine Techno-Schlümpfe-CD. Die Techno-Schlümpfe hatte ich auch. Aber das war, glaube ich, die erste, wo sie dann auch noch hier Erotic und so genommen haben als Vorlage. Was trinkst du denn da? Oh, du trinkst Tilo das 10%ige hat sich gerade das 2.0x-Bier aufgemacht. Tilo bricht gleich. Boah. Okay, da probiere ich jetzt auch noch einen Schluck. Ich komme gleich. Alter Falter. Ja, aber probier besser keinen großen, sonst. Das gibt dir noch nicht mal einen leichten Schlag auf den Nacken, sondern es haut dich direkt mit dem Baseballschläger um. Ich würde es auch probieren. Boah, gib's mir. Arsch. Nee. Also Mutti, Mutti, Mutti, Mutti, das schmeckt mir nicht. Mama. Ja, komm. Ja, ihr seid auch riesengroße Vaginas, wa? Pack mir eine Flasche Whisky hierher, kein Problem. Das schmeckt Zeug jetzt gar nicht so viel bisschen, anders als das andere. Es heißt doch nicht Vagina, sondern es heißt Vagini. Ich finde es jetzt echt nicht. Ich finde, es schmeckt jetzt Vagini eigentlich genau wie das Neuner. Haben wir hättest du den letzten Podcast von mir und Polyfunk gehört, haben wir beim letzten Mal ausführlich besprochen, dass es Vagini heißt. Entschuldige bitte, aber das kann man sich nicht. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Das schmeckt jetzt nicht anders als dieses Bockbier, was ich da getrunken habe in München. Dann trink es. Okay. Ich finde, also es also mir ist es ein bisschen zu. Das hat mir halt bitter, auch ein bisschen. Probier noch mal, wenn du dann noch einen zweiten, einen dritten Schluck nimmst. Das ist wie mit dem Schnaps. Also, oder? Da fand ich das Roundhouse-Kick doch echt angenehmer, muss ich sagen. Also, du musst kleine Schlucke trinken, dann verträgst du es auch. Caro, genau, zeig dir mal, was Eier sind. So. Du darfst nur dran nippen, dann schmeckt's dir. Juhu. Nee, ist nicht meins. Hm. Wir müssen mal belgisches Bier tasten. Da gibt es ein paar richtig leckere Sachen. Die fangen ja auch so bei 9% aufwärts an. Ja, ein paar richtig wir können Kaffee. Einen Live-Podcast wirklich aus dem Waldbiergarten machen, weil die haben ja alles Mögliche an Bieren und dann können wir direkt da vor Ort können wir alles aufbauen. Also wir können, Live-Podcast live wird wohl scheitern. Ja, nicht Live-Podcasten, aber wir können ja aus dem Waldbiergarten podcasten. Aber wir können einen Vor-Ort-Podcast. Nee, ja. Die haben auch ein WLAN da oben. Ja, die haben auch WLAN. Das ist aber halt geschützt. Ansonsten, Polyfunk hat ja da oben direkt um die Ecke gewohnt und da brauchen wir nur eine Routererweiterung bis zu seiner ich habe hier Bekannte aus dem CCC Köln. Ich glaube, die können uns eine Standrichtlinie reinbauen. Ich glaube, ich kann ihn auch einfach nach einem Passwort fragen und dann kriegen wir das. Gut, genau. Dann machen wir ein Bier. Podcast aus dem Waldbiergarten. Also ich würde, dann machen wir mal einen Extra-Termin. Jetzt kommen wir mal zum Thema zurück. Was war denn deine erste Musik-CD? Also Musik... Bei dir ist eher CD, ne? Ja, also Musikkassetten hatte ich immer nur raubkopierte vom Radio, wo ich dann immer das Radio angeschrien habe, wenn dann vorher Werbung eingeblendet wurde. Aber du gehörst noch zu den Leuten, die noch wissen, wie so eine Kassette aussieht. Ja, ich habe Kassetten, ich hatte ganz viele selbst aufgenommene Kassetten und fand sie immer toll und habe tatsächlich, wenn dann, bevor das Lied zu Ende war, dann Werbung eingespielt wurde, ich habe tatsächlich das Radio angeschrien, lautstark. Weil du sitzt ja da und du sitzt ja auch immer total aufgedreht an dieser Start- und Stopp-Taste und kurz bevor das Lied zu Ende ist, kommt Werbung und du kannst quasi das ganze Lied wieder zurückspulen und nochmal neu warten, bis es dann nochmal im Radio kommt und du es aufnimmst. Man könnte auch einfach am Ende des Liedes, wo die Werbung kommt, dann auf Stopp drücken nein, und ab da was Neues aufnehmen. Nein, ich wollte ja das ganze Lied haben. Ich war dann so, dass ich dann das ganze Lied wieder zurückgespult habe und gelöscht habe, weil wenn ich das Lied haben wollte, habe ich dann auch das ganze Lied haben wollen und nicht mit den letzten paar Sekunden. Auch leicht neurotisch, oder? Was meinst du? Ist auch so leicht neurotisch. Also. Da hat sich übrigens angeboten, das habe ich nämlich früher immer gemacht, die Lieder aus dem Fernsehen aufzunehmen. So von Viva 2 oder MTV. Das hat echt ziemlich gut funktioniert. Ich habe da auch noch ein paar Tapes, wo die ersten Beats for Life Konzerte komplett drauf sind. Tschüss. Bist du weg? Tschö. Hallo? Nee, meine Mitbewohnerin ist gerade gegangen. Ich hab dich lieb. Danke dir auch. Tschüss. Schöne Grüße an der Stelle. Was? Schöne Grüße an der Stelle. Ja, werde ich ihr bestellen, wenn ich sie wiedersehe. Die Alte ist jetzt nur noch eine Woche da und fliegt dann irgendwie nach Frankreich. Und in der Zwischenzeit kriege ich dann einen neuen Mitbewohner. Und auf den bin ich schon mal gespannt. Ui. Mhm. Das geht doch. Ja, aber der hat ja eine Freundin. Die Freundin ist eine kleine Blondine. Ja, aber vielleicht ist er Kameramann und dann kannst du wieder diese Video-Geld-Domina-Sachen umsetzen. den Gag werden wir heute auch nicht mehr los. Nee, also das mit dem Geld ist nicht schlecht, weil das ist Schweizer. Vielleicht, also als Schweizer hat man ja immer ein bisschen mehr Kohle. Von daher wird er einfach mein kleiner, wie nennt man das? Was ist das? Also wenn Caro zum Beispiel Domina wäre, jetzt nur mal so rein theoretisch angenommen, und Tilo wäre dann ihr, ach so, Sklave, genau. Sklave war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Genau. Ich brauche einen Sklaven. Tilo freut sich geil. Also ich kann dir wirklich gerne den Link zu diesem Facebook-Typen schicken, der sucht ja wen. Also der wäre bestimmt, der kommt auch nach Berlin, wenn du es ihm befiehlst. Das musst du. Oh, der sucht doch wen, wir tun ihm nur einen Gefallen. Auf allen Vieren über die Autobahn nach Berlin. Also welche Dame von euch da draußen Lust hat auf irgendeinen Typen über Facebook, der ihr Geld schickt und für sie Sachen tut? Caro hat da jemanden an der Hand. Ja, ich habe tatsächlich noch mit ihm geschrieben. Das ist nicht meine Startup-Idee für nächstes Jahr. Oh ja, fuck it. Ja, das machen wir. Ich nehme einfach meine alten Ex-Freundin und aktuellen Freundin, lass die einfach so domina-willige Sklaven irgendwie auf Facebook farmen und vermiete dann einfach irgendwie diese Sklavesuchterin.com. Menschenhandel, ich liebe Menschenhandel, das finde ich schön. Da habe ich aber, schön. Also ich habe ja tatsächlich dann noch ein bisschen mit dem Typen hin und her geschrieben, weil ich das ja interessant fand, wie er auf so eine Idee kommt. Nein, ich habe tatsächlich geantwortet. Ja. Das will ich jetzt sehen. Ich habe tatsächlich geantwortet und habe ihm sogar noch, weil er meint, er weiß ja nicht, wie er reinkommt. Und dann habe ich parallel, während ich mit ihm geschrieben habe, gegoogelt, um da irgendwelche Links zu finden. Und er hat dann das Gleiche festgestellt wie ich, dass es nur Bezahllinks gibt. Und wenn es sowas irgendwie so als wie so eine Facebook-App gäbe, wo die erstmal nicht bezahlen müssen. Menschenfreund, du hast jetzt nicht ernsthaft versucht, dem eine zu klären, die den Scheiß wirklich aber mitmacht. Ich habe versucht, ihm irgendwie zu helfen, in irgendwelche Foren zu kommen, weil er mir ja leid hat. Ich weiß. Du bist doch völlig, wenn man rennst du am Leben vorbei. Ich mache mich kaputt. Ich könnte mir in die Hose kappeln vor Lachen. Haben will und dann juckt er sich wahrscheinlich noch einen darauf, dass du dem hilfst bei der Suche. Also merkst du schon, dass es ein bisschen ziemlich sehr kaputt ist, was du da gemacht hast, oder? Also Tino hat mir währenddessen immer weiter gesagt, ich soll ihn trollen. Also, du bist doch ja nicht feierlich. Komm, wir machen das Dating-Portal der etwas anderen Art. Die 90er. Eine schöne Zeit. Alter, du willst dir diesen Chatverlauf echt nicht durchlesen. Alter! Wie sieht denn der aus? Wie sieht denn der aus? Ihr müsst mir den mal ein bisschen beschreiben. Sogar viel zu normal. Also sieht wirklich echt ganz normal so ein bisschen... Für diesen Nachrichtenverlauf viel zu normal, ohne Scheiß. Der sieht relativ Bubi-mäßig aus und er hat auch noch geschrieben, er will irgendwie erstmal privat in die Branche einsteigen, weil ich immer noch geschrieben habe, er kann ja in irgendwelche Swingerclubs, weil er da ja bestimmt irgendwen findet. Und da hat er geschrieben, nee, das will er ja erstmal nicht. Und aber er hat explizit gemeint, wenn sie jemanden kennt, der da drauf steht, dann soll sie ruhig vermitteln. Ja, hat er mir geschrieben. Ja, Lisa, Feuer frei. Also ich schicke ihn dir gerne rüber. Alle Möglichkeiten da. Kannst du sofort loslegen. Warte, ich guck mal, ob ich den Link kopieren kann. Nee. Ist grandios, oder? Alter. Also. So, und ist der Nachrichtenverlauf aufgebaut? Also entweder ihr ein paar Screenshots oder ihr müsstet jetzt noch vorlesen. Scheißegal, ich möchte alles senden. Das kann ich nicht vorlesen. Ich mach mal gerade einen Screenshot von seinem Profil und schmeiß es in die WhatsApp-Gruppe rein, dann kannst du ihn suchen. Ich überlege mir derweil, ob ich mir jetzt eine Flasche Wein aufmache oder noch ein Bier hole. Ein bisschen. Man hört dich immer mal wieder nicht. Du brichst immer ab. Zwischendurch ein bisschen abgehackt, ja. Also er hat auch gesagt. Im Osten Deutschlands, da ist das mit dem WLAN noch nicht so. Wie oft soll ich euch das noch erklären? Deswegen brauchen wir den Soli. Bis wir das halt verstanden haben, ne? Ja, eben. Einfach so lange drauf einsprechen. Einfach nur so lange. Jetzt mal zurück zu den guten alten Zeiten. Also ich hatte ja echt noch Musikkassetten. Also als ich anfing mit dem Scheiß, gab es auch nur Kassetten. Da gab es noch gar keine CDs. Nee, ich hatte... Du bist aber 35, oder? Bitte? Nicht. Hab ich das jetzt nicht verstanden, oder? Nee, ich hab's verstanden. Ich hab's auch verstanden. Dann sag's mir doch mal jemand, ich hab's nämlich wirklich nicht verstanden. Nein, das läuft unser kleines schmutziges Geheimnis. Das war eine Unverschämtheit demnach. Schön. Finde ich immer gut. Nee, ich hatte nie, also Musikkassetten hatte ich nie. Ich hatte auch Kassetten dafür, glaube ich, irgendwie 38.000 Folgen, drei Fragezeichen. In den 80ern hatten wir nichts anderes. Ja, aber ich hatte auch bis, glaube ich, 1995 hatte ich auch nur drei Kanäle. Das hatte ich aber auch also ziemlich im Fernsehen. Lang. Warte mal, wann haben wir denn Kabel gekriegt? Wir hatten früher so einen Schwarz-Weiß-Fernseher mit Antenne, den du in die Steckdose gesteckt hast und wo du gedreht hast, bis du ein Programm hattest. So ein ganz kleiner. Oh, das ist cool. Das ist schön. Das hatte, der war wirklich winzig klein. Also der erste Fernseher, an den ich mich so bei uns erinnern kann, der hatte 7 Kanalknöpfe. Nee, der hatte keine Knöpfe. Einen Knopf zum An- und Ausschalten. Der hatte bei uns keine Knöpfe. Da hing dann auch immer der Commodore Plus 4 dran, der erste Rechner, der bei uns im Haus war. Ich hatte bis, glaube ich, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber da ich waren 93 oder aber so, wir hatten ich halt meinen ersten Rechner bekommen. Also mit 5. Ja, zumindest war der erste Rechner, wo ich dann das erste Mal vorgesehen habe. So ein VTech-Lernrechner. Muss ich sagen, das war halt echt cool. Also mein Vater privat war halt auch echt technikaffin. Und der erste Rechner, den wir im Haus hatten, war der Commodore Plus 4. Den hast du, das war eine Tastatur und ein Kassettenlaufwerk und das hast du per Antennenkabel an den Fernseher dran geschlossen. Und den, wann, was war das? Da war ich, das dürfte so 84, 85 gewesen sein. Also da war ich so, da war ich noch nicht mal geboren. Da war ich so 4, 5 Jahre alt, da war der bei uns im Haushalt. Ich habe, der erste Rechner, wo ich vorgesessen habe, war ein C2000. Also ein Commodore 2000. Ja, den kenne ich sogar auch noch, aber den hatten wir und nicht. Also nach dem Plus 4 kam dann bei uns ziemlich direkt der C64, der dann auch zuerst im Wohnzimmer stand. Und dann, als mein Vater dann irgendwann einen 286er bekommen hat, vom Geschäft auch, meine ich damals, da ist dann der C64 tatsächlich auch bei mir im Zimmer gelandet. Und das war dann der erste Rechner, den ich, so mein eigener erster Rechner. Großartiges Ding, war super. Du hast nie irgendwie großartig programmiert oder sonstiges, oder? Ja, doch, damals auf dem, also naja, gut, also großartig programmiert. Ich meine jetzt mal, ne, ich war damals noch in der Grundschule, da ist jetzt Programmieren also, nicht so Megaskill, aber... Schon später, also ich rede jetzt halt wo Windows, was war das erste? Ja, 95, also das erste Windows, an dem ich gesessen bin, mein Freund, war Windows 3.1. Yay. Ja, ja. Das war noch, da hat man auch noch ein vollwertiges DOS und auf diesem DOS habe ich tatsächlich doch schon ein bisschen was gekonnt. Also das war dann so, war ich da 10, 11, 12 und da konnte ich schon so ein bisschen was. Also mein Vater hat halt auf Framework damals relativ viel gemacht und programmiert, hat mir auch so ein, zwei kleine Spiele auf dem Plus 4 damals schon programmiert. Gut, da konnte ich wirklich noch nichts, aber so auf dem C64 und auf dem 286er, da konnte ich schon ein bisschen was. Nur ist halt das Blöde, dass das jetzt nicht gerade die zukunftsträchtigste Plattform war, auf der ich da dann was gelernt habe und mittlerweile kannst du das halt in die Tonne treten. Ne? Ja gut, ich bin halt irgendwann, ich glaube bei Windows 95 hatte ich den ersten Rechner irgendwie zu Hause. Windows 95, also, da hatte ich den ersten, also wir hatten wirklich 286er, dann den 386er, dann kam der gute 486er, der 33 MHz Abwerk hatte, aber so ein Powerknopf, der dann quasi auf Knopfdruck übertaktete auf 66 MHz. Im Turbo-Modus. Und den habe ich, ja, Turbo-Modus, genau. Und den hatte ich dann irgendwie so mit 13, 14 auch in meinem Zimmer stehen. Und ich weiß noch, als ich dann Konfirmation hatte mit 14, da kam dann auch Windows 95, weil war halt 1995. Und ich hatte das dann als Diskettenversion. Und zwar waren das, ich meine, irgendwas zwischen 17 und 21 Disketten, mit denen du das Ding dann installiert hast. Habe ich letztens noch bei meinen Eltern weggeschmissen. Leck mich am Arsch. 17 bis 21 Disketten. Hallo? Ja, es war meine State Fresse, of the Art. Heute lädst du dir so einen Scheiß mal kurz runter, ne? Das ist Wahnsinn. Ja, ich habe letzte Nacht habe ich irgendwie um die 32 GB runter. Ich meine, ey, ganz ehrlich, also dann damals warst du schon echt richtig gut dabei, wenn dein Rechner 8 MB RAM hatte. Oh ja. Da warst du schon, ein echter King, so quasi, ne? Gut. Aus der Nostalgie-Ecke PC raus. Wieder zur Musik, oder? Back to the Music. Back to the Music. Ich wusste ja, also, ja, naja, hm, ja. Kassetten und CDs und so hatte ich halt. Meine erste CD war Aqua. Oh, ich habe meine Aqua-CD verloren. Ich habe nur noch die Hülle. Die CD fehlt und ich bin so traurig. Das bricht mir jedes Mal das Herz. Nee, bei Aqua, da habe ich ja schon mitten in der Pubertät gesteckt. Da war dann bei mir schon wieder Wu-Tang angesagt da inzwischen. Ja, da war ich, keine Ahnung, wie alt da war. Da war ich 9 Jahre alt. Tito war noch nie in der Pubertät. Da war ich zum Glück schon durch mit der ganzen... Aber einen Bart habe ich mittlerweile. Meine erste CD war, glaube ich, Tic-Tac-Toe tatsächlich. Also meine und ich konnte jedes Lied auswendig, von vorne bis hinten. Ja. Also meine erste CD, die war ja noch ziemlich cool. Das war ja tatsächlich Michael Jackson, das Bad-Album. Meine erste Musikkassette hingegen war tatsächlich so ein Sampler und der Headliner des Samplers war David Hasselhoff mit Looking for Freedom. Oh yeah. Ja, was man so mit... Das war unser Abi-Motto. Was man so mit 6, 7 Jahren nicht alles für einen Scheiß hört. Ne? Das war tatsächlich unser Abi-Motto. Das war also euer Abi-Motto? Ja, Abi looking for freedom. Oh, das war so kreativ. Gott, ja. Aber ich hatte damals, als ich klein war, mal eine David Hasselhoff Barbie. Auch nicht, bitte was? Ja, es gab eine Baywatch-Serie von Barbie. Ach Gott, und da gab es dann David Hasselhoff als Ken. Und die hatte ich mit so einem, wie heißt dieses Ding, so ein Autoscooter, der auf dem Wasser fährt? Wer ist so ein Ding? Jetski. Jetski, genau. Ja, genau, also, der auf dem Wasser. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Nein, also das ist eine David Hasselhoff Barbie, die tatsächlich ziemlich gut aussah wie David Hasselhoff mit so einem Jetski. Und dann konntest du hinten so, jetzt mach die Musik weg, dann konntest du hinten so aufdrehen. Nee, ey, mach den Scheiß aus. Und dann hat der Geräusche gemacht. Hör sofort, was das ist. Was für Geräusche. Also der Jetski, du hast den halt hinten aufgedreht und da war da irgend so ein Plastik drin. Aber nicht der Ken. Nee, der Ken hat keine Geräusche gemacht. I'm looking for freedom. Ja. Das ist eine Euro. Großartig. Ich habe einen neuen Wecker. Ich habe einen neuen Klingelton für den Wecker und zwar ist es von Blümchen. Von Blümchen welches? Herz an. Herz an, Herz. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Aber das ist ja, ich habe das irgendwann letztens irgendwo wieder mal gehört, weiß der Geier wo, aber das ist ja sogar richtig, richtig schnell vom Rhythmus her, ne? Das ja, ist ja gar nicht so ein Techno. Das war richtig. Nee, das ist schon Rave fast schon. Ja, und dazu früh morgens aufstehen um 7:30. Ich sag dir, das schockt erstmal. Ja, hätte ich ja gar keinen. Aber es sind Bock ja alle Blümchenlieder irgendwann so in die Richtung gegangen, dass sie halt wirklich von Anfang bis Ende immer schneller Blümchen wurden. Blümchen war ja halt so die Pop-Marusha sozusagen. Mädchen. Wie ein Boom-Boomerang, komm ich immer wieder bei dir an. Die kann das sogar. So, jetzt bin ich im Rave-Fieber. Ja, ab ins Berghain. Und das Problem beim Berghain ist ja wirklich nur, ich kenne vielleicht einen Berliner, der schon mal da war. So, alle anderen sagen halt echt, es ist halt wirklich verzeckt, es ist verseucht von diesen ganzen Stuttis. Jetzt klärt mich mal auf, ich kenne es nicht. Das Berg, ja, ist besser so. Brauchst du nicht kennen. Das ist halt so 3 Tage wach, bist du da, schmeißt dir irgendwelche Tabletten und trinkst Club Mate mit Wodka und all so ein Scheiß. Ja. Großartig. Hello. Pack, pack, pack. Ah ja, gut. Du bist halt eher so Boiler Room Klientel. Was bin ich? Boiler Room Berlin. Wenn es nicht kennst, google mal nach. Das ist grandios. Gibt es auch grandiose Videos zu. Nee. Genauso verschmackte Leute. Du, ich geh ins Matrix. Weißt du Bescheid? Oh mein Gott. Aber wenn wir bei Kindheitserinnerungen sind, wie hieß nochmal diese Gladiatoren-Serie, die auf Eurosport oder so lief, wo die dann immer so ein paar Frauen... American Gladiators. Genau. Das wurde übrigens nochmal neu aufgelegt. Echt? Mit niemand anderes als Hulk Hogan als Host. Oh, das habe ich immer geliebt. Das American hab ich früher Gladiators immer geguckt. Ist super. Hab ich immer und Takeshis Castle. Oh ja. Ja, aber Takeshis Castle, das ist ja schon wieder. Das war immer mein Kindheitstraum, da mal mitzumachen bei Takeshis Castle. Ja. Ich wollte da immer mitmachen. Das war viel cooler. Das Grandiose, was die meisten Leute gar nicht wissen, dass wo Takeshis Castle in Deutschland ausgestrahlt worden ist, war die Produktion allein auch schon irgendwie vorbei. Ja, das ist ja klar, Jahre. Aber trotzdem, als Kind weißt du das nicht. Als Kind findest du das spannend und willst unbedingt mitmachen. Ja, das ist halt der Witz. Und dein Gladiator. Das war halt der Witz. Takeshis Castle kam in Deutschland, da war ich dann auch schon wieder 15 oder so. Fand ich sowas schon überhaupt nicht mehr so ganz so ich fand super. Aber American Gladiators. Und das mit den Robotern. Robot Wars. Kennst du das? da hatten die Roboter selbstgebaute Roboter und die hatten dann so Sägewerk. Die Roboter hatten selbstgebaute Roboter. Ach man. Yeah, Robot Inception, yes. Nein, das waren. Es gab Silence. Selbst. Oh Mann. Nein, auf jeden Fall selbstgebaute Roboter, die in der Arena gegeneinander angetreten sind und dann irgendwelche Kettensägen vorne dran haben und sich gegenseitig so lange zermetzelt haben, bis ein Roboter geworden. Das kennst du nicht? Ja, doch, das Prinzip. Nee, aber da gab es doch kein Blut, oder? Nein. Da kein Blut kam. Nein, nein, das waren so wie Autoroboter. Kein Blut, das fand ich mit 15 nicht lustig. Oh. Gab es bei Takeshi nur auch Blut. Ja, eben. Blut. Öl. Deswegen. Aber ich habe immer noch am liebsten, habe ich unter anderem Sailor Moon geguckt. Sailor Moon, fand ich Sailor Moon läuft wieder auf Viva. Ah, da gab es doch auch noch. Ja, ich weiß. Und du kannst Gott dir die, du kannst dir die Folgen super online angucken. Schreckliche Mädchenserien hier. Mila Superstar. Mila war auch noch, toll. Oh, Mila war super. Die Sonne über oh Gott. Wie die Schwalbe. Ich kann ja sogar den Titelsong da drüben. Das ist ja, das macht mir das ist, oh, Mila war auch toll. Nee, ich kam immer aus ich der Ich habe sogar sämtliche Sailor Moon Staffeln hier. Verdammte Scheiße. Was ist eigentlich aus He-Man? Du kannst gern, aber auf Englisch. Auf Englisch und Japanisch. So, was, ja was macht He-Man heute? Ja. I speak English very well. Also ich habe, glaube ich, ich glaube, wie viele gab es? 8 Staffeln und 4 Filme habe ich alles hier. Habe ich mir importieren lassen aus Japan. Geil. Ich komme vorbei. Wie lange braucht man so am Stück, um die durchzugucken? Ich weiß es nicht. Am Stück, das dürfte sie einiges sein. Sie hat die Box bestellt und hat bis heute, glaube ich, noch nie irgendwie großartig. Aber sie ist da. Ich wollte irgendwann mal so einen Marathon machen und mir eins nach dem anderen reinziehen. Und dann ja, geil, dann sag mal Bescheid, dann dafür komme ich auch vorbei. Genau, dann nehmen also wir uns eine Woche Urlaub und gucken Sailor Moon. Oh ja! Das ist gut. Und der Tilo wird in der Küche festgebunden und kann kochen. Genau. Das ist doch eine super Aufgabenteilung, finde ich klasse. Du hast es heute auch so ein bisschen mit deinem Festketten und Festbinden, ne? Ja, ich bin heute ein bisschen... Das ist der Domina-Cast. Ein bisschen kinky unterwegs, alles klar. Gut. Ja, das ist aber auch, weil es wirklich das erste Gesprächsthema war und deswegen ist mir das einfach haften geblieben und dann, ja, das passiert. Willkommen in unserer Welt. Wir sollten mit unverfänglicheren Themen anfangen demnächst. Ja. Aber euren Sailor Moon Marathon, den können wir gerne irgendwann mal starten. Spätestens, wenn wir umgezogen sind, dann können wir uns ja eine Leinwand oh ja, da haben wir ganz viel Platz und dann kannst du währenddessen grillen, während wir Sailor Moon gucken und uns Essen bringen. Ja. Und wer macht die Drinks? Der Tilo. Andere Tilo macht die Drinks. Ach, das können ich genau. Inzwischen die Drinks, beziehungsweise trinkst du dann auch. Ja. Ich mach Mojito. Mojito ist immer gut. Ich habe eine gute Bowle letztens gemacht, die war ziemlich toll. Die haben wir dann irgendwie. Der hat letztens einer erzählt, dass sie immer Tequila mit Red Bull und Wodka trinkt. Warum? Ja. So, ich glaube, wir schweifen langsam wirklich komplett ab und bevor unsere Hörer. Die wir mühsam gewonnen haben, die zwei Stück. Ja, die zwei Stück. Ja, von zwei wissen wir, dass sie tatsächlich zuhören. Es gibt tatsächlich wohl ab und an noch ein paar mehr, aber wir wollen uns nicht drauf verlassen. Juti, würde sagen, in 2 Wochen wieder, oder? Jo. Facebook-Event ist da. Die zwei Hörer, die uns zuhören, oder die 3,5, wenn es 3,5 sind, sind natürlich auch gerne eingeladen, irgendwie mal bei uns anzurufen, weil Skype-Schalten funktionieren. Yay! Obwohl wir halt gerne lieber Mumble nutzen würden. Das bastel ich aber noch aus. Muss ich mir mal noch anschauen, habe ich noch nicht. Und fürs nächste Mal werde ich wahrscheinlich sogar einen Stream organisierten haben. Dann kann man jetzt uns werden wir mal nicht größenwahnsinnig eins nach dem anderen. Ne? Es funktioniert. Ich habe es nur vergessen, auf dem MacBook zu installieren. Es funktioniert alles, immer sofort. Dann machen wir gleich noch einen Berliner Radiosender mit Live-Schaltung, der uns dann die ganze Zeit überträgt. Genau. Machen wir auch noch. Ja, machen wir alles. Radio. Kriegen wir hin. Super. Fritz bietet sich dazu an, oder? So. Ja, da reden sie ja eh immer nur Fritz. Fritz ist so ein Labersinn. Ich mache mir jetzt mal noch so einen Roundhouse-Kick auf und lass mich ins Nirvana hauen und... Genau. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Au revoir.